letzten Sekunden Beifall noch. Nicht schlecht, so kommt man gut weg. Wenn ich mal eine Platte mache, dann mache ich hinten nur ganz viel, viel Beifall ran. Oh, jetzt kicken sie böse, jetzt kriegt Leia in die Fresse, draußen wird ein Auto angezündet. Hast du immerhin Applaus am Anfang der Sendung, hatte ich vorhin auch. Ach stimmt, jetzt habe ich gehört. Na, du hast das aber ganz ausgebufft gemacht. Ja, ausgebufft und abgelascht. Und wieder abgefahren. Kam ein bisschen ab. Ja, damit es reicht. Applaus. Ja, ich wollte nicht, dass alle Leute denken, das gehört zum Stück vorher. Vielleicht machen wir ein Stück Fortsetzung vom Soundgarden. Ich finde, das ist immer toll, wenn tolle Typen vorgestellt werden. Mir gegenüber sitzt jetzt Johnny. Johnny, du machst ja selber Musik und ich würde dich gerne mit einem Stück überraschen, was eher ein ziemlich frühes von dir ist, glaube ich. Du spielst jetzt irgendwas, was ich muss dich wahrscheinlich nicht erinnern wollen. Ich erinnere mich an, achso, die Platte, die ist toll, spiel mal. Wenn man die Platte trauen darf, Moment. Dann hast du versuchst mit einer Sicherheitsnadel auszuradieren, was da eigentlich zu hören war. Frühes Piercing nennt man das. Frühes Aus-Outing von Johnny. Ich habe auf der Tattoo-Convention einen gehört, der meinte, er muss unbedingt zum Piercing-Stand. Fand ich auch nicht schlecht. Johnny, ich muss ehrlich sagen, tut mir leid, mal. Aber der Song hört sich ein bisschen an wie Tattoo-Convention. Ja, mach mal. Johnny at his best. Ich stehe dazu. Hey, Alter! Reiß doch mal das Halfter von der Wand. Ich bin ein Cowboy-Mann und such ne Cowboy-Frau. Was fängt ein Cowboy-Mann denn ganz alleine sonst an? Er fängt mit seinem Lasso wilde Stiere ein. Doch leider taucht ein Rindvieh nicht und stell dich ein. Ich bin ein Cowboy-Mann und such ne Cowboy-Frau. Was fängt ein Cowboy-Mann denn ganz alleine sonst an? Er gibt den letzten Cent für einen Whisky aus. Das könnte nicht passieren, wäre eine Frau im Haus. Ja, so ein Cowboy-Mann, der hat es manchmal furchtbar schwer. Denn der jagt mit unter Tag und Nacht der große Liebe hinterher. Lass das Pferd stehen. Ich bin ein Cowboy-Mann und such ne Cowboy-Frau. Was fängt ein Cowboy-Mann denn ganz alleine sonst an? Er prahlt mit seinen Taten, doch man glaubt ihm nie. Noch später hört er zu, da redet nur noch sie. Ja, so ein Cowboy-Mann, der hat es manchmal furchtbar schwer. Denn er jagt mit unter Tag und Nacht der große Liebe hinterher. Johnny, im Jahre 1967 die erste von ihm überlieferte Aufnahme. Das jetzt zu hören, ist echt Wahnsinn. Ja, es ist schon ein bisschen, aber nee, ich stehe dazu. Nee, das finde ich auch wichtig. Ich denke, dass man so eine Perioden einfach auch nicht verleugnen kann. Man kann heute eine gewisse Distanz dazu haben, man kann sagen, klar. Es ist vielleicht nicht meine größte Nummer, aber das, was ich damals gesungen habe, ich habe es so gemeint. Also musikalisch sicher finde ich schwierig, aber inhaltlich nach wie vor gültig. Also gerade in den Zeiten jetzt. Was würdest du musikalisch heute anders machen? Das eher musikalisch, ich würde es schon ein bisschen langsamer spielen. Und ein bisschen vertrip-poppen? Ja, genau. Flip-hop. Würde ich schon vielleicht so einen langsamen Beat drunter legen, ja. Weißt du? Ja. Oder einen ganz schnellen. Geht natürlich auch. Und die Stimme vielleicht ganz hoch. Wäre doch möglich, das heute nochmal so als Dance-Version rauszubringen, als Dub-Mix, als... Denkt mal drüber nach, ist eine große... Dance-Firma an uns rangetreten. Dance 2000 heißt die. Wer ist denn uns? An die Band damals. Du, achso, ich dachte jetzt die Cowboy-Frau noch. An uns beide. An den Cowboy-Mann und die Cowgirl-Frau. Der hat ja scheinbar Erfolg gehabt, die Nummer, oder? Die Nummer ist damals relativ, also für Independent-Verhältnisse ist die gut gelaufen. Nee, ich meinte jetzt, wer neu gehört hat, hat gemerkt, war eine eine Kontaktanzeige. Ja, das natürlich, ich meine, passt dann heute natürlich auch wieder eigentlich, wenn man es so nimmt. Also inhaltlich, wie gesagt, nach wie vor brisant auch. War eigentlich, also weil oberflächlich eine Hochzeitsanzeige, aber zwischen den Zeilen liest man schon auch Sozialkritik. Man muss denken, 67, ne? Das stimmt, ja. Ey, das ist toll, dass ich dich hier mal endlich mal im Studio habe, Johnny. Ich höre oft deine Sendung und finde das richtig geil, was du machst. Ich höre deine Sendung auch oft. Kenne deine so die Musiken, die du spielst, finde ich echt total super. Ich bin ein großer Fan von dir. Ich finde es absolut klasse, dass du bist einer der wenigen, der lügen kann, ohne rot zu werden. Hier zum ersten Mal in meiner Sendung. Das ehrt mich sehr. Ja, herzlich willkommen. Ey, das ist doch klasse, weil diese Fernsehzombies. Hast du Schmidt-Show gesehen jetzt? Hast du eigentlich Boxen gesehen? Ach. Hast du auch nicht gesehen? Nee, interessiert mich nicht. Das war prima. Und danach haben sie alle... Ich fand das früher schon blöd, wenn ich zwei Leute dabei zugucken musste, wie sie sich auf die Nase hauen. Haben sie unser Axel wieder betrogen. Das sei natürlich mitgekriegt, ist klar. Ja. Ey, das ist aber Schwachsinn. Vielleicht war es eine Mafia-Entscheidung, aber die waren beide nicht so gut. Und der andere war insofern klasse, der war echt ein Rummelboxer. Der machte dann so Wichser-Gesten. Der stand immer so da und sah echt böse aus. Der sah immer so aus, ich hau dir in die Fresse. Und Axel Schulz war immer richtig perfekt, ordentlicher Boxer. Immer schön die Händchen vor dem Kopf und immer auf seine gute taktische Gelegenheit gewartet, um den dann innen rinzuhauen. Und der stand immer da und so, komm ran, Baby, ich hau dir in die Fresse. Aber ich hab sehr unterhaltsam. Also wie gesagt, du kannst es ja scheinbar beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, wie man gut oder schlecht boxt, weil ich eben vom Boxen keine Ahnung habe. Denkt, dann sollte man da nicht benoten. Aber ich habe zum Beispiel gelesen, dass Schulz ja dann wohl auch meinte, seine Strategie wäre ja gewesen, erstmal so, weiß ich, ein paar Runden auspowern lassen und dann nach Punkten gewinnen. Ich meine, ich dachte mal, das wäre so ein Vernichtungssport. Nee, glaube ich nicht unbedingt. Also das war zu erkennen, am Anfang stand er da und dachte, lass den mal abstrampeln und dann hau ich ihm nachher hinein, dass er lang hinfällt. So, und das, also ich meine, beim Boxen, so viel Varianten gibt es da, glaube ich, nicht, wa? Also entweder man haut den anderen da so, sind dass wahrscheinlich er hinfällt, auch die Werbeform sauer, wenn es zu schnell zu Ende ist. Ne? Da muss immer zwischendurch Werbung gezeigt werden. Ja, zum Schluss, 12. Runde mal wieder sehr versöhnlich, da hingen sie beide aneinander geklammert und konnten beide nicht mehr und tanzten im Grunde Walzer. Das ist homoerotisch, der Sport, also, ne? Ja, ja, also dann an dem Punkt. So freier Oberkörper. Das war schon eine komische Geschichte. Kurze prima Hosen. War dann nachher Randale. Dann haben die alle Pfeilen mit Büchsen geworfen und mit Sektflaschen und mit das, Geld. Das war der Teil, den ich gesehen habe. Ja, klasse. Der hat mir auch ganz gut gefallen. Habe ich aufgenommen. Ja. Und dann aber, also den Boxsport wurde ja damit kein Dienst erwiesen. Gerade also, wenn man mit Sektflaschen wirft, damit weist man den Boxsport kein Dienst. Das muss jetzt mal nochmal gesagt werden an der Stelle, glaube ich. Obwohl die ja dann so hätten die Flaschen wegboxen können. Das wäre auch schön gewesen eigentlich. Sag mal, und Schmidt hast du auch noch ja nicht gesehen? Nee. Nee? Ich habe ganz kurz so irgendwo beim Vorbeifahren an einem Fernsehladen oder so habe ich es gesehen und da sah ich den nur so auf den Tisch trommeln wie Letterman. Steht das in den Verträgen von denen, dass wenn die so eine Show machen, die von Letterman kopiert ist, dass sie dann auch auf den Tisch trommeln müssen? Das steht wahrscheinlich drin. Machst du das eigentlich auch im Fernsehen? Trommelst du auch so auf den Tisch? Sitzt du überhaupt an einem Tisch? Ich habe die Sendung noch nie gesehen. Sieht aus wie Letterman? Nee, Schmidt sieht auch nicht aus wie Letterman. Aber mehr als ich. Ja, Letterman sieht nämlich scheiße aus. Ja, aber der ist gut. Ja, der ist gut. Ach, Schmidt ist aber ungut. Ich glaube, der wird das irgendwie noch schaffen. Die haben dem bloß erstmal Angst gemacht. Und da haben gesagt, er soll das jetzt so machen. Und jetzt kicken sie alle zu. Und jetzt muss er so machen. Aber wenn er sich freischwimmt, dann wird das gut. Der ist auf alle Fälle gut. Also wenn er den schaffen kann, der, denke ich. Außerdem hat er so eine nette Kolumne geschrieben über dich, ne? Der schreibt irgendwo so eine Kolumne und du musst den ja gut finden, weil er findet dich gut. Der kennt dich vor allem nicht und findet dich trotzdem gut. Das war schon erstaunlich. Ja, hat nicht neulich Lou Reed auch was über Johnny über dich geschrieben? Take a walk on the... Blau, erzähl ja nicht immer so einen Dreck, Johnny. wie war denn in Frankfurt? Mm. Ah, Entschuldigung, schön. Ruby angeguckt, Ruby interviewt, gute Band. Nette Frau, intelligente Frau, ruhige Frau, die gerne Musik macht. Johnny, wenn du jetzt mal zu mir zum Beispiel einen Tipp geben müsstest, wenn man mal jetzt Musiker interviewt, was sollte man die denn auf jeden Fall fragen? Nicht sagen, was man nicht fragen soll, das weiß ich auch immer. Aber mir bleibt, dann bleibt irgendwie ja nichts übrig. Wie habt ihr euch eigentlich getroffen? Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das war die beliebtesten Fragen. Wie ist du ran in so ein Interview? Kommt völlig drauf an, was das für eine Band ist. Also bei der zum Beispiel, die hat ja vorher in so einer Hardcore-Band gesungen und macht jetzt halt doch sehr andere Sachen. Und dann ist halt schon interessant, warum macht die jetzt andere Sachen? Ist das so, wie sie erwartet hat? Also hat sie das, was sie gesucht hat und in der Band vorher nicht gefunden hat, wovon man ja ausgeht, wenn sie eine Band verlässt, hat sie das jetzt gefunden? Ist sie zufrieden? Ist das ein Experiment? Geht das so weiter? Wie ist das Album entstanden? War das Songwriting anders? Inhaltlich ist das Album zum Beispiel doch eher als so düster und ernst zu bezeichnen. Also guck mal halt mal ein bisschen, ob man rausfindet, ob die Person auch so ist oder ob sie das dann nur für die Platte macht und so weiter. Du bist ja ein großer Fan von der Band, wa? Also von der Platte. Die findest du irgendwie. Ich finde die Platte sehr gut. Ja. Also genau so wie Garbage. Das ja, auch Garbage hast du schon mitgekriegt, hin ja, dass und wieder mag. Betonst, ja, dass doch, du die ja, magst. Ja, eine gute Platte. Ja. Ja. Hat man dann du magst ja PJ Harvey, habe ich gehört. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also hast du da eine Vorstellung von denen so? Was das für Leute sind ungefähr? Kriegt man Feeling dann dafür, wenn man die Musik hört? Bildet man sich bestimmt ein. Also, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Also ich glaube, du lernst natürlich immer jemanden nur kennen, wenn du dich, ja, wenn du ihn kennst, wenn du ihn, weiß ich, Wochen, Monate, Jahre kennst. Nee, aber so, dass also schön ist können, schon, wenn die man sind bestimmt doch, die sind eher intelligent und haben wahrscheinlich einen gewissen Sinn für Witz. Das freut einen natürlich ja schon, wenn du so eine Platte magst und dann auch, wenn du die zumindest für eine halbe Stunde triffst, um ein Interview zu machen, freut dich das natürlich, wenn das sympathisch ist. Wobei, selbst wenn es unsympathisch gewesen wäre, hätte es sein können, dass er einfach einen schlechten Tag hatte. Ja? Mhm. Weiß ich, aus welchen Gründen auch immer. Kennst du ja auch. Ich ja nicht so, ich habe ja immer gute Laune, aber ich bin übrigens die zweite Person in diesem Raum, die lügen kann, ohne rot zu werden. Aber hast du jetzt gerade schlechte Laune? Nö, überhaupt nicht. Ach so. Du? Tja, jetzt sieht er weit ins Gesicht. Nee, ich habe überhaupt nicht schlechte Laune. Nee? Ja. Schade. Soll ich einen Witz erzählen? Ja. Warte mal. Aber das heißt ja nichts. Ihr könnt ja schlechte Laune haben und trotzdem einen Witz erzählen. Mir fällt auch gerade kein guter ein, zumindest keinen, den man jetzt richtig erzählen kann. Ja, die finde ich ja besonders gut. Erzähl mal einen, den man jetzt nicht erzählen kann. Nee, ach, da muss man schon wirklich, nee. Witz erzählen im Radio ist Hardcore, glaube ich. Ja, das finde ich auch blöd eigentlich. Sollte man eher keine lassen, Witze da, oder? Nee. Das ist lassen doof. Wir. Ja, lassen wir. Machen wir nicht. Gut, Johnny, soll ich dich in die Nacht entlassen? Oder hast du noch eine Frage? Oder Frage? Ich habe noch ein paar Fragen, aber kannst du ja erstmal ein Stück spielen. Ich frage dir dann, wenn während die Musik läuft. Ach Mensch, dann müsste ich ein langes Stück raussuchen. Ich will nämlich in der ersten halben Stunde noch ein bisschen PJ Harvey spielen, weil ich habe nämlich die Ene-Platte. Magst du die, ja? Die finde ich relativ gut. Ich habe die Ene-Platte neulich vergessen, zu Hause. Diese 4-Track-Demos, die auch sehr schön ist. Na, Spieler, ist eine kurze Frage. Ah ja, gut. Warte mal, sind also wenn ich so ein bisschen Frage, nee, ich zähle gerade, wie viele Wörter, damit du weißt, was auf dich zukommt. Gut. Also ich könnte so ein paar Wörter verbinden, so wie machst du denn, kann man ja so zu machsten verbinden, ist dann ein Wort. Gewohnt bin ich ja so drei Wortfragen. Spinnst du eigentlich? Das sind ja bei mir die zwei Wortfragen. Wieso? Spinnst du? Eigentlich kann man weglassen. Eigentlich ist das ja eigentlich, gibt nochmal so einen Kick. Deswegen ist meine Sendung auch nur zwei Stunden und deine drei, weil immer noch eigentlich ranhängt. Stimmt. Aber es ist ja immerhin, irgendwie, sage ich immer. Ist ganz schlimm. Hast du so Wörter, die du versuchst abzugewöhnen? Nee. Die Tipps sind für Wörter, die ich versuche mir anzugewöhnen. Zum Beispiel? Zum Beispiel ausgebucht und abgelascht. Das habe ich mir jetzt angewöhnt. Das hast du dir ganz gut angewöhnt, ja. Und jetzt habe ich auch, was genau aus der Kategorie kommt, irgendwie der alte Schwung ist weg, habe ich jetzt nochmal neulich bei Max Gold gelesen. Gestern noch voll Schaffenskraft, heute müd und abgeschlafft. Das hat den Vorteil, dass es sich reimt und sehr aus dieser ausgebufft und abgelascht Ecke kommt. Ja, morgens mit den Nerven, nee, wie war das? Warte mal. Morgens mit den Nerven runter, abends. Nee, abends frisch und munter, morgens mit den Nerven runter. Genau. So geht das. Ja. Reimt sich auch und stimmt auch. In meinem Fall, in deinem sicher auch. Johnny, ich danke dir, dass du mir über die ersten schweren 14 Minuten dieser Sendung hinweggeholfen hast. Mach ich gerne. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich wende mich ebenso wie mein Kollege Franz Amrehn in dieser Stunde ganz bewusst auch an die Landsleute, die in den Behörden und in den Organisationen des Zonenregimes tätig sind. I wanna bathe in milk. Sleep. ich verstehe immer so schwer, wenn die da ihr Englisch singen. Also das ist nicht, also ich würde schon, lese mal ganz gerne ein bisschen Englisch, aber ich glaube, PJ Harvey Texte sind echt extrem schwer zu verstehen. Und die hat so einen genialen Anfang. Ich möchte Grapefruits essen, in Milch baden und dass Robert De Niro auf meinem Gesicht sitzt. So einen Song muss man einfach bringen, denke ich. Ich habe angekündigt, in der ersten halben Stunde spielen wir noch ein bisschen PJ Harvey, noch einen Song von ihrer Single. Danach kommt dann der halbautomatische Anrufbeantworter und hinten ran nochmal PJ Harvey. Und nach halb telefonieren wir dann los. Kinder, setzt euch hin, zündet die Kerzen an und faltet die Hände. Hier singt die Göttliche. Sendung hier. Ja, ich möchte mal mit dem Kumpel mal in Verbindung sehen, ja. Hallo, hier, guten Morgen. Ich bin nochmal hier, Babelsberg. Ich hab versucht, aber mir wurde gesagt, andere Nummer, ja. Ich möchte jetzt hier mit den Kollegen auch sprechen. Hallo, also das letzte Mal war ich nachdenklich, als ich diese Melodie hier gehört habe. Ja, hi, hier ist Topf und ich wollte über das Thema Nachdenken sagen. Ich bin jetzt total nachdenklich. Ich sitze über mein französisches Zeug und wir schreiben morgen eine Arbeit. Und ey, ich bin total nachdenklich. Ich habe ja keinen Schimmer. Typ Chonky von irgendwas, welchen anderen Mist. Und deshalb will ich meinen Horrorlehrer Herrn Künzel grüßen. Sie beschaffen mir gerade eine nachdenkliche Nacht. Ich finde, diese Musik macht mich nachdenklich. Hier ist der Jens und ich wollte eigentlich nur mal kurz sagen, stellt euren chaotischen Architekturstudenten da mal und Stadtplanern, so wie sie eben diskutiert haben mit Kuttner, so sieht der Verkehr und die Stadt in Berlin aus. Ich muss darüber nachdenken, wie Kuttner wohl auf ein Thema namens Nachdenken überhaupt kommt. Hallo, ich bin abgebrochen worden. Ich möchte mal auch ein paar Fragen stellen an Ihren Süßen. Ja, hallo, hier ist Thomas. Ich bin zurzeit nachdenklich und zwar über das Leben von Kurt Cobain, da ich im Moment die sogenannte wahre Biografie von ihm lese, denn er fasziniert mich irgendwie total. Ich denke, dass man Elchen Kniegelenke geben sollte, damit sie nicht so leicht gefangen werden. Und Kuttner, drücke öfter mal jemanden raus. Eine theoretisch wichtige Frage, wenn ich an einem Baum stehe oder wenn ich vor einem Baum stehe und eine Taschenlampe anschalte und mit dem Licht loslaufe und schneller bin als das Licht und eher an dem Baum bin als das Licht, sehe ich mich dann, wie die Taschenlampe angeht, oder ist die Taschenlampe dann nicht an? Hi, Sina. Ich habe das letzte Mal über jemanden nachgedacht, und zwar über mich. Habe ich mich in einen Jungen verliebt und meine Freundin hat sich in denselben Jungen verliebt. Und der ist mit meiner Freundin zusammen gewesen und da habe ich überlegt über mich, was ich falsch gemacht hätte. Hallo, hier ist der Konstantin Gerowitz und ich denke darüber nach, wie das meine Frau aushält, dass ich allein nach Afrika fahre. Ja, also hier ist Florian und ich habe das letzte Mal darüber nachgedacht, als Yitzhak Rabin ermordet wurde. Und zwar fand ich so erschütternd, weil da hat ja einen Juden getötet und die Juden wurden ja im Zweiten Weltkrieg vollständig fast vernichtet in Deutschland und deswegen birgt es eine Menge Dramatik in sich. Also erstmal schönen Dank und dann an den Team schönen Gruß und dann verbleiben wir ja Rundfunkfernsehen, ja. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Viele Grüße auch noch an den Experten Stefan Schwarz, der leider nicht mehr im Sprechfunk auftritt. Ja, viele Grüße. Ich würde sagen, ja, und dann verbleiben wir Rundfunk, Fernsehen, wa? Hier ist PJ Harvey, dann kommen die Nachrichten und dann geht's irgendwann los. Yeah. Zeitvergleich. 22.30 Uhr. Fritz Kurzinfo. Kraftprobe. In Frankreich sind die ersten Maßnahmen der umstrittenen Reform der Sozialversicherung per Dekret durchgesetzt worden. Die Opposition wollte das in der Nationalversammlung durch einen Misstrauensantrag gegen Premierminister Juppé verhindern und scheiterte. Gegen die Sozialreform wird in Frankreich seit 19 Tagen gestreikt. Druck. Kanzleramtschef Bohl hat die ostdeutschen Länder zur Unterstützung geplanter Sozialeinschritte aufgefordert. Nur dann werde sich der Bund an den DDR-Altschulden beteiligen, sagte er. Brandenburgs Landesregierung lehnte das Ansinnen jedoch ab. Sprengstoffanschlag. Dabei sind in Algier am Abend 15 Menschen getötet worden, 35 weitere erlitten Verletzungen. Die Bombe explodierte in der Nähe eines Militärhospitals. Genesung. Popstar Michael Jackson ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Vor 6 Tagen musste er nach einem Zusammenbruch in New York in ein Hospital eingeliefert werden. Sport. WM-Auslosung. In der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998 trifft Deutschland auf Portugal, Nordirland, die Ukraine, Albanien und Armenien. Ehrung. Zu Berliner Sportlern des Jahres sind Marathonläuferin Uta Piepig, REC-Weltmeister Andreas Wecker und die Basketballspieler von Alba Berlin gekürt worden. Wetter. Die Temperaturen zurzeit im Fritz-Radioland um 0 Grad. Nachts vor allem im Süden Brandenburgs etwa Schneefall bis minus 3 Grad. Morgen stark bewölkt, Temperaturen wieder um 0 Grad. Verkehr. Bundesstraße B167 zwischen Wriezen und Bad Freienwalde. Vollsperrung der Bundesstraße in Rahsdorf nach einem Unfall. Diesen Bereich bitte weiträumig umfahren. Stadtverkehr Berlin-Lichtenberg, die Landsberger Allee ist stand auswärts zwischen Vulkan- und Siegfriedstraße wegen eines Wasserrohrbruchs auf eine Spur eingeengt. Und Köpenick. Die Klinikerstraße ist zwischen Malower und Zinsgutstraße wegen einer Gefahrenstelle in beiden Richtungen gesperrt. Umleitungen hier ausgeschildert. Guten Tag, ich bin vom Umweltschutz. Hast du schon die neue Lehmann-Scheibe? Was denn, diese Pumpe, das Ding? Logo. Hast du auch mit Monogramm? Gibt's das auch? Ja, sowas gibt's. Eine Umweltpumpe mit Autogramm von Mike Lehmann persönlich. Warte, muss ich da dabei sein? Zu Befehl. Mike Lehmann signiert. Nee, ich unterschreibe. Signiert seine Umweltpumpe eine ganze Stunde lang. Mittwoch, 15 Uhr, City Music im Kudamm Carré in Berlin. Freitag, 16.30 Uhr, Sounds und Promotion in Rathenow. Mike Lehmann signiert. Freihändig. Präsentiert von Fritz. Mit ohne Stempel. Yeah. Samstag ist Selbstmord. Samstag ist Selbstmord. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsch. So, das reicht eigentlich, glaube ich. Ist schon klar, welche Sendung das ist. Das wollte ich nur nochmal vorsichtshalber angedeutet haben. Dann lief ja eben Tokotronic. Ja, warum spielt ihr denn jetzt Tokotronic? Naja, Tokotronic ist einfach so, wie wenn man immer Ärzte spielt. Da finden sich dann immer nette junge Menschen, die es so toll finden, dass ihre Lieblingsband wieder im Radio zu hören ist. Nee, nicht aus den Gründen spiele ich Tokotronic. Kinder, ihr glaubt aber auch jeden Schrott, den man euch erzählt. Ihr müsst ein bisschen misstrauischer werden. Worum geht's, wenn ich Musik spiele? Darauf will ich nochmal hinweisen. Dann hat die immer etwas zu bedeuten. In diesem Fall hat's erstaunlicherweise, das ist in letzter Zeit sehr selten geworden, mit dem Thema zu tun. Das Thema lautet heute nämlich dem Sinn, der Bedeutung der Wochentage nachzuspüren. Also habt ihr bestimmte Lieblingstage? Welche Tage haben für euch in eurem Leben was zu bedeuten? Für mich ist es relativ einfach. Wenn ich Dienstag sage, dann kann ich gleich Scheiße sagen. Dienstag heißt für mich immer arbeiten, den ganzen Tag unruhig mit leise klopfendem Herzen umherzuschleichen, ein schlechtes Gewissen zu haben. Abends ist eine Sendung und ich mache wieder Unfug, statt mich ordentlich darauf vorzubereiten. Ich träume seit langer Zeit davon, endlich mal eine ordentlich sauber recherchierte Sendung hier hinzulegen. Die heute wird's auch nicht aus dem eben genannten Grunde. Man muss mich wahrscheinlich schon zur Arbeit tragen. Wenn dann die Zeit aber ranrückt, sehe ich mich doch immer wieder imstande, selber hinzufahren. Tokotronic singen hier vom Samstag, der Selbstmord ist. Verboten wären, wenn ihr jetzt denn anrufen wollt, verboten wäre Montag blau machen zu sagen und verboten wäre gleichermaßen Freitag ab 1 macht jeder seins. Der Rest ist offen. Welche Wochentage liegen euch besonders? Welche Wochentage hasst ihr? Möglichst zu vermeiden, würde ich auch trachten, so eine Ansagen wie Donnerstag ist in der dritten Stunde immer Französisch oder Geografie oder Mathematik oder wir schreiben jeden Freitag ein Diktat. Sowas nicht, sondern Wochentage tatsächlich im vielfarbigen Spektrum eures kürzeren oder auch längeren Lebens. Alles angekommen, so ein Satz wie Samstag ist Selbstmord, so ein Satz würde ich mir wünschen. Ach Kinder, das wäre schön, wenn da mal jemand anrufen würde und solche Sätze sagen. Ja? Wollen wir dann langsam anfangen? Du, ruf mich mal an. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die gesetzlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Als ein Paar, ich glaub sogar, das wär noch mehr als wunderbar. Sag nicht gleich nein, ich seh es ja ein, dass wir uns bisher kaum kennen. Wenn es nicht geht, es ist nie zu spät, sich wieder freundlich zu trennen. Aber ich glaube, glaube ganz bestimmt, dass der Versuch ein gutes Ende nimmt. Ruf mich mal an, wenn du allein bist irgendwann. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 in Potsdam, 74, 81, 1, 1, 0. Du weißt, wie das ist. Den ersten Schritt muss man wagen. Was dann geschieht und was uns dann blüht, kann ich dir heute noch nicht sagen. Aber ich glaube ganz bestimmt, dass der Versuch ein gutes Ende nimmt. Ruf mich mal an, wenn du allein bist. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hab Fantasie und ich seh uns schon irgendwie als ein Paar. Ich glaub sogar, das wär noch mehr als wunderbar. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, dann können wir, glaube ich, langsam anfangen. Ich lasse das Plattenknistern mal im Hintergrund noch. Ich finde das echt irgendwie immer ziemlich geil, wenn man auf irgendwelchen CDs so Plattenknistern hört. Das ist einer von, wie heißen die super tollen Produzenten immer? Jedenfalls einer von denen, einer von den Beastie Boys hat diese Sendung hier produziert. Darum hört die sich heute ein bisschen anders an. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Hey! Ich will mal wieder versuchen, einen jungen Menschen aus der Reserve zu locken. Lieber junger Mensch, ich weiß, du sitzt jetzt da in deiner kalten Einzimmerwohnung, frierst. Vor dir liegt das Telefongerät, du hast das Radio an und hörst deine warme Stimme raus, die mit ihrem tollen erotischen Klang dein ganzes Zimmer zu füllen in der Lage ist. Sie bringt sogar deine Wohnung dazu, ihre Wasserflecken an den Wänden zu vergessen, zu trocken es bleiben. Übrig, so eine hässlichen weißen Kalkringe. Trotzdem ist es natürlich viel angenehmer zwischen Kalkringen als zwischen Wasserflecken, Stockschimmel und Schwämmen zu leben. Das Zimmer hat sich erwärmt. Ich hoffe auch durch meine freundliche, ruhige, besonnene und wie gesagt auch immer wieder erotische Ansprache jetzt auch dein Herz erwärmt zu haben und deine frostklammen Lippen aufgetaut zu haben. Guten Tag, wer bist du denn? Ich habe offensichtlich nur den Knistermuskel erwärmen können. Tut mir leid, bleib steif gefroren in deiner kalten Einzimmerwohnung sitzen. Tschüss. Tag, wer bist du da? Ach Gott, na, jetzt schmeiß ich dich raus. Hey, der war echt schneller. Scheiße. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Max. Tag, Max. Tag. Ja, ich wollte sagen, also ich finde Donnerstag ist eigentlich der geilste Tag so in der Woche. Weil so? Da kann man sich schon so richtig auf Wochenende freuen, weil, also Freitag ist dann halt schon mitten ins Wochenende, weil dann hast du bald frei. Ja, und Samstag und Sonntag. Da fängst du mit dem Donnerstag schon an, dich zu freuen. Ja, klar. Ja, und seit wann ist es so bei dir, dass der Donnerstag so ein toller Tag ist? Seit ich in der 8. Klasse bin. Weil davor irgendwie, da war die Woche so lang. Jetzt lass mich mal raten, so lange bist du noch nicht in der 8. Klasse, in einem jutet Vierteljahr. September, Oktober, November, ja, Anfang Dezember. Ein bisschen mehr als ein Vierteljahr. Ja, das nennt man dann auch ein gutes Vierteljahr, auch wenn es ein schlechtes Vierteljahr ja, war. Ja, ja? Ist ein gutes Vierteljahr, ja. Ja, der Donnerstag. Und so sagen wir mal richtig, andere Wochentage oder vielleicht einen Tag, ja, also, der in deinem Leben eine entscheidende Rolle gespielt hat. Zum Beispiel, ich bin Sonntagskind, ja, und von daher hat man natürlich ein anderes Verhältnis zum Sonntag. Ah ja? Nee, ich finde Sonntag scheiße. Weil Sonntag, da kannst du... Du kannst ja nicht drauf gehen und sagen, findest Sonntagskinder scheiße. Nee, das sag ich ja gar nicht. Ja. Ich sag sonst, der Tag ist scheiße. Hm. Irgendwie der Katze überhaupt nichts mehr machen. Da musst du dann wieder morgens in die Schule und kannst nicht mehr richtig irgendwie ein bisschen lange aufbleiben oder irgendwas mal draußen machen oder so. Das ist ziemlich scheiße. Gut, Max. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Na gut. Tschüss. Hi, wer bist denn du da? Hallo. Hier ist der Andi. Tag, Andi. Wie kommt denn zu so einer Verzögerung? Warum kannst du nicht gleich sofort antworten? Das ist ja hier eine hochkonzentrierte Sendung. Man muss sich ja sammeln, man muss seine Gedanken beihaben. Man sitzt. Wie funktioniert denn das? Du hast jetzt angerufen. Ja. Vor ein paar Minuten irgendwann. Ja. Bist dann durchgekommen und dann hörst du irgendwie, was hörst du dann? Freizeichen? Ich höre jetzt nichts. Nee, was hast du vorher gehört? Nichts. Kein Freizeichen, kein Nichts. Gar nichts? Nein. Ach, darum warst du dann so erschüttert, dass ich dann auf immer zack, dass da einer spricht? Ja. Und dann hast du die ganze Zeit da gesessen, den Telefonhörer an dein Ohr gepresst? Ja. Vielleicht 5 Minuten? Nein, 2. 2? Ja. Und hast nichts gehört? Nee. Und hast dir nämlich auch nichts dabei gedacht? Nee? Nö, auch was soll's. Dann wollen wir jetzt mal darüber reden. Wie oft passierte dir denn am Tag, dass du längere Zeit nichts denkst? Ach, ist eigentlich häufig im Grunde, wenn ich überlege, die Zeit heute zusammenrechnen, an der ich gedacht habe, na, eine Viertelstunde möchte ich da schon kommen. Nee, kannst du nicht so sagen. Also, es war gerade eben, es ist auch schon ziemlich spät und ich gehe gleich ins Bett. Wieso musst du morgen früh raus? Ich habe Urlaub. Ja, das ist ein guter Grund, früh ins Bett zu gehen. Ja, damit ich schön lange schlafen kann, weil ich schön Urlaub habe. Man kann ja auch spät ins Bett gehen und schön lange schlafen. Mein Lieber, du bist ja ein Unpraktischer. Wo kommst denn du her? Von wo aus rufst du an? Ich rufe aus dem Auto an. Du rufst aus dem Auto an? Aus dem Auto? Ja. Und von wo nach wo fährst du gerade? Also ich stehe jetzt hier mitten auf dem Feld und höre deine Sendung. Also ich habe gerade angehalten. Bist du jetzt... Hast du gedacht, ach, heute ist Dienstag, da ist Sprechfunk, weg, mich mal ins Auto setzen und raus mitten aufs Feld fahren und da die Sendung hören. Aber nicht so lange. Ich habe ja Urlaub, morgen muss ich wieder früh raus. Nein. Also, ich war gerade unterwegs hier in Potsdam, mir Potsdam angeguckt. Von wo aus hast du denn Potsdam angeguckt? Von wo bist du denn nach Potsdam gefahren? Also ich komme aus der Nähe von Bremen. Da bist du jetzt aus Bremen nach Potsdam gefahren, um dir... Nein. Ich bin du merkst, wie unpräzise du antwortest, wa? Nehmen wir mal an, du hättest jetzt ein Verbrechen begangen oder wärst Zeuge eines Verbrechens und du wirst jetzt vor Gericht verhört. Hättest du nicht Angst, dass du durch möglicherweise deine unpräzisen Aussagen vielleicht eine langjährige Haftstrafe verursachen und verschulden könntest? Ich bin ein ordentlicher Mensch, ich komme nicht vor Gericht. Na, aber als Zeuge ist es durchaus möglich. Nö. Nehmen wir mal an, da laufen jetzt zwei einer über das Feld und einer haut dem anderen jetzt einen großen Findling über den Kopf. Und du sollst jetzt sagen, wer da eigentlich den Findling auf den Kopf gekriegt hat. Die würden doch den Toten verknacken und den anderen laufen lassen. Nee, ich kann jetzt die Sinne ziemlich dunkel, also brauche ich auch nicht als Zeuge aussagen. Also du bist nicht aus, du bist nicht aus Bremen gekommen. Nein, ich bin hier bei meiner Mutter zu Besuch. Wie lange? Noch bis Donnerstag. Aber du bist eigentlich aus Bremen? Ja. Und wo ist deine Mutter? Die ist jetzt hier in Potsdam zu Hause. Ah ja. Liegt jetzt im Bett, denke ich mal. Und aber bei deiner Mutter darfst du die Sendung nicht hören und darum musst du dich dann ins Auto setzen und aufs freie Feld fahren. Nö, zu Hause war es schon langweilig. Ich habe keinen Bock, mich vor den Fernseher zu setzen. Ach so, auf dem Feld, da ist total geile Party, da jetzt ab. Nee, ich war gerade unterwegs. Was heißt denn unterwegs? Wann bist du losgefahren? Von deiner Mutter? Vor einer Stunde oder so. Mit welcher Absicht bist du denn, sagen wir mal, um 9:45 losgefahren? Also einerseits hast du gesagt, nicht so spät schlafen gehen, du musst jetzt sowieso gleich ins Bett. Dann bist du um 9:45, hast du dir deine Schuhe angezogen, die vielleicht noch nass waren, vom heutigen Rumstapfen durch Potsdam, in deine Jacke geschlüpft, unten ins kalte Auto gesetzt, dann hast du den Zündschlüssel rumgedreht, bist losgefahren. Ja. Mit welcher Absicht denn? Ein bisschen geil Radio hören, mit einer tollen Silhouette. Jo. So, echt? Ist doch cool. Ja, ich meine, ich find's auch cool, aber ich find's nicht so ganz normal. Also so gewöhnlich. Alltäglich, möchte ich mal sagen. Bitte? Ich find's nicht so alltäglich. Dann mach ich nur, wenn ich Urlaub hab, sowas. Ach, da setzt du dich dann schon mal öfter ins Auto, fährst raus und denkst, was, sollst du mal ordentlich Radio hören? Jo, kommt schon mal vor. Super, super. Und was hört man dann da so in Bremen? Radio SSN. Ja, was passiert denn da um 9:45 bis 10:45 an einem Dienstag? Also ganz normal das Radioprogramm nicht mal an. Naja. Naja, jetzt sitzen wir beide hier in unserem Autotelefon. Dachtest du, wirst mal anrufen, ist schon ein tolles Thema. Ja, ist schon toll so. Ja, hast du denn einen bestimmten Superwochentag? Oder einer, der in dir besonders poetische Bilder oder Gefühle hervorzaubert? Nee, Donnerstag finde ich total scheiße, weil das nicht immer Waldlauf bei uns. Was heißt denn bei uns? Bei euch in Bremen, da werden die dann alle auf die Straße getrieben? Also in Wald? Bei der Bundeswehr. Du bist jetzt bei der Bundeswehr? Ja. Und da machen die Donnerstags immer Waldlauf? Ja. Das ist total scheiße. Die lassen sich ja echt was einfallen, um euch bei Laune zu halten, hä? Ja, manchmal schon. Und ich hasse Waldlauf. Und jetzt hast du aber Wehrurlaub? Urlaub, ja, ganz normal. Ja. Und du bist jetzt auch in Bremen bei der Bundeswehr? Ja. Für wie lange bist du da? Noch für eine Weile. Was heißt denn noch für eine Weile? Noch für ein paar Jahre. Was heißt denn ein paar Jahre? Ja, noch bis zum 31.12.98, wenn du genau wissen willst. Das sind ja, sagen wir mal, gute 3 Jahre. Ja. Und wie lange hast du schon, bist du schon dabei? Oh, naja, 22. Nein, ein Jahr. Ein Jahr? So ziemlich genau. Verdient man da gut Geld, wenn man 4 Jahre zum Bund geht? Nö, vorher habe ich mehr verdient. Warum bist du da näher? War eine Notlösung. Weil du Waldlauf so geil findest. War eine Not? Weil Waldlauf so scheiße ist. Und hast vorher einen Job gehabt, da musstest du 2 Mal in der Woche Waldlaufen oder was? Hast du gedacht, direkt zum Bund? Nee. War die beste Lösung für mich, sag ich mal so. Wieso? Was hast du denn vorher gemacht? Ich würde zu weit führen, das hier zu erklären. Wie bitte? Ich würde jetzt zu weit führen, dir das zu erklären. Ah, nee, hab keine Angst, das wird nicht zu weit. Doch. Nee. Echt? Vertrau mir da. Nee. Ich mach die Sendung schon eine Weile. Ich hab mich schon öfter mit Leuten unterhalten. Ich kann nicht immer einschätzen, ob es zu weit führt. Nee, habe ich jetzt aber keinen Bock mehr. Steckt da eine Frau hinter? Nein. Ist da Flucht vor einer Frau in den Bund gerettet? Nee, mit Sicherheit. Quasi so, wie heißt das? Wie heißen? Ha. Naja, ist jetzt so real. Ja. Eine Frau nicht? Nee. Die Marktwirtschaft vielleicht. Die Marktwirtschaft? Ja. Wieso konntest du damit nur einen drohenden Konkurs abwenden? Ja. Echt? Ja. Da kann man, wenn man im Grunde hätte Schneider seinen Hals retten können, wenn er zum Bund gegangen wäre? Kannst du mal wiederholen, ich habe es gerade nicht verstanden. Im Grunde hätte der Baulöwe und Milliardenabzocker Schneider seinen Hals retten können, wenn er zum Bund gegangen wäre? Ist mir doch scheißegal. Ja, das mag dir schon scheiße, ihm aber nicht. Ja. Vielleicht hört er jetzt auch die Sendung. Und braucht noch ein paar gute Tipps. Ja, soll er zum Bund gehen, soll ich verpflichten und dann viel Spaß. Ja. So auskunftsfreudig bist du nicht übermäßig, oder? Nö. Ich wollte eigentlich was anrufen und sagen, dass Donnerstag scheiße ist. Und mehr wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Mann, oh Mann, ich bin doch hier nicht, wie heißt das, Forsa. Ich mache ja nicht so Umfragen, wo Leute in einem Satz antworten. Na, wir haben uns jetzt schon eine Weile unterhalten, also. Naja, aber okay. Das war von mir aus, war eine ziemliche Kneifzangenarbeit, das wirst du zugeben müssen. Mhm. Ja, also für mich war das im Grunde ein Waldlauf. Ja. Leider verloren, ne? Ja, und ohne dass ich hier mit einer bunten schicken Uniform sitze. Steht dir die eigentlich, die Uniform? Nee. Woher wisst, ist es deine eigene Einschätzung? Sagen das die, sagen wir mal, Kameraden? Oder ist das eine Erfahrung, die du im uniformierten Ausgang hast sammeln dürfen? Dass Leute immer gesagt haben, pfui, wie siehst du denn aus? Nee, ich meine mal die von mir selber, die Meinung, also die steht mir nicht. Ist deine Meinung? Ja. Das heißt, wenn es möglich ist, immer zivil an. Ja, sowieso. Trotzdem wird natürlich besser, als Staatsklamotten abzunutzen und durchzuschuppern, oder? Ja, im Zivil, im Dienst trage ich nur Dienstkleidung, ansonsten nicht. Na, das ist sehr ehrenwert. Naja, also. Denn bleib im Dienst schön in Dienstkleidung. Ja. Ich danke dir für deinen seltsamen, ja nicht mal übermäßig militärischen Anruf. Ja, gut. Schönen Tag noch. Tschüss, viel okay. Spaß noch auf dem weiten Feld bei Potsdam in einem Auto mit Bremer Kennzeichen. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Zack, greift er nach dem Hörer. Ja, na klar. Du hast jetzt den Hörer ja nicht am Ohr gehabt, woher wusstest du, dass ich dich meine? Weiß ich nicht, das klang irgendwie so eigenartig. So intuitiv? Ja, irgendwie ist das Geräusch dann ein klein wenig anders, weil es hier so kalt ist. Na, wenn es nicht der Sir Henry ist, rufst du ja aus der Baude an? Nee, aber ich habe vorher mal das Fenster aufgemacht, weil ich hier noch den Duft von Wachs, von Skiwachs in meinem Zimmer habe. Das stank so fürchterlich und da musste ich die ganze Weile das Fenster aufmachen. Ja. Ja, und junge Menschen, die abends zu Hause sitzen und versuchen zu wachsen. Ja. Im Grunde sind wir da Brüder im Geiste. Ich sitze hier auch im Studio und versuche. Wie zu wachsen, also so die Höhe zu wachsen oder was? Mensch, ich mach mal ein schicket Wortspiel und du schlägst es hier flach. Naja. Gefällt mir nicht. Man kann es ja auslegen, wie man will, ist ja egal. Ja. Ja, mir gefällt der Mittwoch echt überhaupt nicht, weil... Kinder, erzählt mir doch nicht mal Geschichten, der und der Tag gefällt mir nicht, weil ich da und da muss. Sir Henry, gibt es nicht irgendeinen Tag für dich, der einfach einen wunderbaren Klang hat? Nee, weil der Mittwoch für mich der kürzeste Tag wird. Also, beziehungsweise die Nacht davor die kürzeste. So ziemlich. Und kannst du nicht über den Dienstag reden, der dich den ganzen Tag mit boshafter Vorfreude erfüllt? Dienstag sowieso, Dienstag. Dienst ist Schnaps. Und man weiß, Dienstag ist vorbei und man kann sich dem Alkohol wieder widmen. Dienstag ist schon okay, ich meine... ist nicht das, was ich hören will. Dienstag ist auf jeden Fall besser als Freitag, weil Sprechfunk ist länger. Ja. Das war doch mal was du gern hörst, oder? Nee. Meinst du, Henry, das wird heute nicht. Entweder liegt an mir oder es liegt am Thema. Oder es liegt an dir. Lass mich raten. Wie bitte? Ja, wer C ankreuzt, hat eine C. Warte mal, ich will bloß ganz kurz noch dem Beb da sagen, ja? Dass sie mir eventuell mal bitte die Aufzeichnung von deinen Sendungen schicken möchte. Richtig. Das ist schon lange her. Die hört sich so. Okay, ich danke dir. Alles klar, tschüss. Tschüss. Kinder, ihr macht mich fertig. Ich werde jetzt mal versuchen, hier ein bisschen südliche Musik zu machen, um auch weiterhin eure Herzen und vielleicht mal auch das Stück, was sich so mit Körperteil, was sich dann weiter hinten aber über den Augen befindet, anzuregen. Wobei die Musik ist jetzt nicht gerade geistesanregend. Eine wunderschöne Platte ist bei Trikont erschienen. La Paloma mit 25 Fassungen dieses großartigen Songs. Sehr, sehr unterschiedliche Fassungen. Ich will heute immer im Wechsel La Paloma und andere schicke Musiken spielen und denke, wir fangen heute mal mit Ferreira und Paluhi Hawaiian Instrumentalisten an. La Paloma von 1925. Thank you. wenn es mir heute noch gelingen sollte, auf meinen kosmopolitischen Trip zu kommen, dann wäre ich sehr bereit, zu späterer Stunde diesen Titel, den dieser Song trägt, La Paloma, frei interlinear ins Deutsche zu übertragen. Hier ist der Sprechfunk 7481 110 in Potsdam. 0331 ist die Vorwahl. Meine Frage lautet, ob euch besonders poetische, traurige, nachdenkliche, herzergreifende Gefühle mit irgendeinem der sieben uns zur Verfügung stehenden Wochentage verbinden. Und ich würde davor warnen zu sagen, der Dings- und Dings-Tag ist scheiße, weil ich da früh aufstehen muss. Wer sowas sagt, fliegt gleich raus. Ist mir egal. Und wenn ich die ganze Sendung hier alleine bestreiten muss und nichts sage und nur Musik spiele. Tag, wer bist denn du da? Das ist Uwe. Tag, Uwe. Tag. Fällt mir wieder auf, aber die gehört inzwischen zur Dramaturgie der Sendung, dass die erste Stunde oder die ersten anderthalb Stunden immer nur Männer anrufen, weil die unverschämter sind, weil die offensichtlich nicht für nötig erachten, zu überlegen und einfach so fix irgendwas zu jedem beliebigen Thema sagen wollen. Das Uwe, ich nehme an, du bist auch so ein Kandidat. Mann, zumindest bist du halbwegs, oder? Das stimmt überhaupt nicht. Bist kein Mann? Das schon, aber ich kann naja, siehst du. Echt? Echt? Uwe? Ja? Du bist echt eine rühmliche Ausnahme deines Geschlechtes. Sage ich jetzt einfach mal so völlig auf Verdacht, ohne mir sicher zu sein, dass jetzt wirklich nachdenkliche Erwägungen deinerseits zu vernehmen sein werden. Uwe, herzlich willkommen in der Sendung. Oh, danke. So, Uwe, du hast dir was überlegt. Ja? Du merkst, die Latte hängt hoch bei, wie hoch springen die jetzt? Wie hoch ist denn der Weltrekord im Hochspringen? Mann, echt nicht? Nee, echt nicht. Uwe, warte mal, bleib mal drin. Bleib mal in der Leitung, ja? Ich versuche jetzt mal rauszukriegen, ob jemand weiß, wie hoch der Weltsprungrekord ist, ja? Ja. Hältst du so lange aus, kannst du ein bisschen nachdenken? Ja. Okay, danke. So, dann versuchen wir das jetzt mal. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Wer bist denn du? Ich merke Tim, schon, ist ein Mann. Tim, wie hoch ist der Weltsprungrekord jetzt? Im Hochsprung, Der Hochrekord im Weltsprung? Der Weltrekord im Hochsprung? 18 Meter oder so. Ne? Quatsch, rausgeflogen. Zack, jetzt sortieren wir mal die Leute. Nur sportlich Interessierte haben in dieser Sendung eine Chance. Tag, wer bist denn du? Ja, ich bin aber ja nicht im Moment sportlich interessiert jedenfalls. Du weißt nicht, wie hoch der... Wer, wie, wo, was? Wie der Weltrekord im Hochsprung liegt? Nee, wieso denn? Ach Mann, Kinder, gebt euch doch mal ein bisschen Mühe. Ich heute Abend hier, in der Nacht sozusagen. Naja, mir macht das ja auch keinen Spaß, aber ich brauche jetzt einfach mal, um ein kräftiges rhetorisches Bild für den Uwe zu formulieren. Pi mal Daumen über 2 Meter irgendwas. Na, das ist mir aber auch klar, über 2 Meter. Über 2 Meter schaffe ich selber. Ja? Aber von der Leiter oder wie? Nicht von der Leiter. Das schaffe ich aus dem Stand, da muss ich nicht mal Anlauf nehmen. Das ist eine reine Konzentrationsfrage. Die Arbeit fängt ein bisschen später an. Ja, das Sportfest, da wirst du gesponsert, doch wirklich. Wo? Bei so einem Sportfest. Wo ich über 2 Meter komme? Bei 2 Meter, ja wirklich. Oh, bei 2 Metern wird man schon gesponsert? Bestimmt. Also du jedenfalls. Glaube ich nicht. Also für so eine Olympia-Auswahlkader wahrscheinlich nicht, aber ORB oder... Ach, meinst du, für den ORB bin ich schon ganz oben. Jetzt hat den Uwe einfach mal dazu geschaltet. Uwe, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja. Wie heißt denn der andere Uwe? Der heißt Bernd, aber mit Zunamen auch Uwe. Mit Nachnamen Uwe? Bernd Uwe? Mittelname. Bernd-Uwe. Uwe, hast du noch einen Vornamen, Vorvornamen? Ja, Bernd. Ja, Andreas. Andreas Uwe und Bernd Uwe. Nee, ich heiße Uwe Andreas, so rum. Ach, Uwe Andreas Bernd Uwe haben wir jetzt am Telefon. So, Kinder, nee, ich dachte mal, wir hätten mal 2 zusammenschalten. Sagen ja immer, dass ich zu viel rede. Wolltet ihr euch mal unterhalten? Wenn wir ein Thema finden. Ich hab leider nicht mitgehört, worüber ihr gerade geredet habt, weil ich in einem anderen Zimmer war und das Radio im anderen Zimmer. Ach so, oh. Das ist natürlich peinlich. Andreas Uwe, könntest du dem Bernd Uwe mal erklären, worum es heute gehen soll? Ja, das geht schon, über die Wochentage. Ja. Ja, soweit bin ich auf dem Laufenden. Sag mal, mit dem Unterhalten, das fällt das schwer. Da hat man doch eher zu so einem Radiomoderator hat man ein größeres Vertrauen, dass man denkt, man kann sich mit dem unterhalten, oder? Jetzt soll erstmal A-Uwe antworten und dann B-Uwe. Wer ist A? Der erste? Na, A-Uwe ist Andreas Uwe. Alles klar, gut. Ja, ich dachte eigentlich, sollte ich was zur Sendung sagen hier. Du? Zum Thema. Wer A-Uwe, meinst du jetzt, du solltest was zur Sendung sagen? Ja, dachte ich eigentlich. Du meinst, dass ich jetzt, dass man so seins abliefert und dann hat man es abgeliefert und dann ist gut. Und man muss nicht in der Lage und bereit sein, sich mit einem fremden, wildfremden Menschen zu unterhalten. Das habe ich nicht gesagt, aber ich dachte, das einmal wäre wichtig. Nee, Kunde, das ist überhaupt. Für Überraschung, das ist überhaupt gar nicht wichtig. Kinder, soll ich euch mal ein Angebot machen? Ja, mach mal. Ja? Pass mal auf, ich spiele jetzt mal ein Lied. Wieder von Tokotronic, das hört ihr euch mal bitte an und versucht da richtig drüber auch nachzudenken. Schafft ihr das? Oh, dann schieß mal los. B-Uwe ist einverstanden, was sagt A-Uwe? Ja, von mir ist auch. Okay, A-Uwe, denn jetzt hört bitte schön zu, hörtet über Radio und nicht über einen Telefonhörer, ja? Tokotronic. Zum Bahnhof in der sogenannten Frühlingszeit. Sag Hallo zu einem Fremden, der einem Zug entsteigt. Darum jetzt, Kinder. Lad ihn ein zur Cola im Imbiss gegenüber. Vielleicht hat er Probleme und möchte reden. Wahrscheinlich hat er da keine Zeit. Und du bist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Dem Fahrrad in ein anderes Stadtgebiet. Sag Hallo zu einem Mädchen, das dich erstmal übersieht. Lade sie zum Eis ein, Stracciatella oder Nuss. Vielleicht bedrückt sie was, über das sie reden muss. A-Uwe und B-Uwe, die dritte Strophe ist ein bisschen privater, aber die erste sollte eigentlich euch ansprechen und zum Nachdenken bringen. Seid ihr jetzt nachdenklich geworden? Das klingt so nach Weihnachten, gut, das kenne ich gar nicht von dir. B-Uwe meint es Weihnachten? Das klingt so, ja. Wenn du das so spielst, dann denke ich, was soll denn das nun heißen? Na, vielleicht, dass man mal in ein fremdes Stadtgebiet geht mit dem Fahrrad und sich mal mit einem völlig fremden Menschen unterhält. Ja. Oder ein fremdes Mädchen zu Eis einlädt, Stracciatella oder Nuss. Ja. Ja, und dann sagen alle, die Idee ist gut, aber die Zeit ist dafür noch nicht reif. Und ihr seid jetzt in derselben Situation. Ihr seid jetzt unfreiwillig, habe ich euch jetzt mit einem Fahrrad in ein fremdes Stadtgebiet expediert. Gut. Ihr seht euch und solltet euch jetzt mal einladen zu einem Eis, Stracciatella oder Nuss. A-Uwe ist völlig ausgehebelt. A-Uwe, sag mal was. Hallo. Gib mal Zeichen. Hallo, bist du noch da, A-Uwe? Bin noch da. A-Uwe ist noch da, B-Uwe ist auch noch da. A-Uwe? Ja? Hast du das gehört? B-Uwe hatte ich gerade was gefragt. Das war ziemlich leise. Ach so. Wer wollte? B-Uwe wohnt in Spandau. Ich wohne in Frohnau. Wo? Frohnau. Frohnau, das ist ja gar nicht so weit entfernt. Nee, das geht eigentlich. Einmal über die Havel rüber und dann ein Stückchen weiter. Habt ihr vielleicht mal Lust, dass ihr euch mal trefft? Kann man eigentlich mal machen, oder? Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt der Kellner und würde euch die Karte bringen. Für welche Getränke würdet ihr euch spontan entscheiden, für als Kennenlernungsgetränk? ein Rotwein oder ein Bier. Es kommt auf die Kneipe an. Wenn es eine gute Kneipe ist, ein Bier und sonst eher ein Rotwein. Das war B-Uwe, den ich jetzt mal der Einfachheit halber Buwe nennen werde. Und jetzt kommt A-Uwe, den ich der Einfachheit halber Auwe nennen werde. So, Auwe. Und bei dir? Ich schätze, was denn Simplet, irgendwie Cola oder irgendwas. Kinder, da kommt ja schon Auwe und Buwe kommen nicht so leicht zusammen. So, dann will ich jetzt mal Auwe und Buwe fragen, um welchen Wochentag es sich bei euch handeln würde, über den ihr gerne erzählen würdet. Auwe? Also ich würde mal sagen, erstmal würde ich allgemein erstmal sagen, dass der Montag und der Donnerstag und der Sonntag, dass die mir überhaupt nicht gefallen. Montag, Sonntag und Donnerstag, das heißt Dienstag, Mittwoch und Freitag und Samstag. Das sind geile Tage für dich. Eigentlich schon. Ja. Überschneidet sich das mit deinen tollen Tagen, Buwe? Nee. Also ein toller Tag, ich meine, ich will jetzt keine Komplimente machen, aber das ist für mich mal der Dienstagabend, das macht mir wirklich Spaß. Habe ich mir mal was von meinem Radio? Der Dienstagabend ist nur ein halber Tag. Ja, und sonst ist es so die Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag. Da entscheidet sich nämlich immer, ob ich nach Westdeutschland fahre zu meiner Freundin oder ob die nach Berlin kommt. Ach! Und der dass deine Freude ist auch eigentlich, eine eigentliche Freude ist die Vorfreude. So kann man das sagen. 4 Stunden bis in Richtung Kiel. Das heißt, wenn die Freundin erstmal da ist oder du bei der Freundin bist, dann ist das Wochenende im Arsch. Ach, dann wird es immer schöner. Aber die 6 Stunden davor sind geil. Das ist fies. Nee. Gut, jetzt müsste mal Auwe erklären, warum die 4 Tage die tollen sind. Naja, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich andersrum anfangen. Nee, ich will ja nicht hören, warum die scheiße sind. Da musst du wieder irgendwas machen wahrscheinlich an den anderen 3 Tagen, oder? Ja. Kann man so sagen. Ja, und ich möchte mal sagen, also beim Donnerstag zum Beispiel da musste ich mit 3,5 Jahren mal zum Klavier spielen. Das ist auch seit einem Jahr Gott sei Dank vorbei. Ach, darüber bist du froh? Eigentlich schon. Mann, mein Lieber, aber sei doch froh, dass du Klavier lernst. Kannst du doch noch ein bisschen wenigstens? Ja. Oh. Kinder, irgendwie kommen wir nie weiter. Entweder bin ich überfordert oder ihr seid das. Wollen wir erstmal Schluss machen? Wenn du schon aufgibst, Kuttner, man ist ja auch sehr ganz ungewohnt bei dir. Du bist immer viel zäh bei solchen Gesprächen. Ja, Mensch, wisst ihr, gestern noch voll Schaffenskraft, heute müde und abgeschlafft. Ja, wobei ja, gestern ja nicht mal stimmt. Gestern noch voll Schaffenskraft. Schaffenskraft stimmt nicht. Das war jetzt ein ganz wie komplizierter Wortwitz. Das war wie so Rebus, wo man immer einen Buchstaben ausstreichen muss und einen anderen hinstellen. Was bleibt denn von dem Spruch übrig, wenn man gestern noch voll Schaffenskraft, wenn man da Schaffenskraft wegstreicht? Kinder, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, für euer, ja, euch auch, für euer extrem hochhängendes, nahezu den Dings erreichendes Humorverständnis. Ich weiß jetzt gar nicht, wer Dings sein soll. Warum ist denn der jetzt hier nicht weg? Ach, ist mir auch real. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Die erste Frau, die wird begrüßt mit Teterete und der Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Das ist eigentlich das schönste Kompliment, was ich einer Frau zu machen verstehe, indem ich sie zum Vorwand nehme, auf die Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters zu verweisen. Sagst du mir bitte mal deinen Namen? Ich heiße Kim. Kim? Ja. Ich widme diese Ansage des halbautomatischen Anrufbeantworters allein dir. Ich möchte dir hiermit meine Ansage des halbautomatischen Anrufbeantworters zu deinen reizenden kleinen Füßen legen. Da macht man einen Knicks und sagt Danke, Kim. Ja, danke schön. Ich habe schon einen Knicks gemacht. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich danke dir für dein Dankeschön, Kim. Dankeschön. Ich danke dir für dein Dankeschön, für mein Dankeschön, Kim. Gut, wollen wir weitermachen? Ja, warum nicht? 0331 ist die Vorwahl von Potsdam und dann kommt der halbautomatische Anrufbeantworter und der ist zu erreichen unter der Nummer 721 39 32 und da kann man dann seine Sachen sagen, die man sich mir zu sagen nicht traut. Es geht immer noch um besonders bezaubernde, poetische, herzergreifende Wochentage, die vielleicht auch einfach nur geil klingen, wie zum Beispiel Freitag. Kim? Ja? Ja. Dann wollen wir mal loslegen und gleich voll ins Geschäft einsteigen. und uns schön unterhalten, dass hier Heide wackelt. Ja, aber ich muss dich noch was ganz Dringendes fragen, weil ich hoffe nämlich auf deine Mithilfe. Ihr habt jetzt eine Singegruppe gegründet und braucht wahrscheinlich noch jemanden, der vorne steht. Nein, und ich brauche deinen Rat. Mein Rat? Ja. Tja, hier hast du ihn. Gut, weil kannst du mir nicht helfen? Klar kann ich dir helfen, Kim. Na, guck mal. Ich mag nämlich einen aus meiner Schule. Super, den mag ich auch. Ja, ne? Der ja. Toll. Mm. Aber wie lerne ich den denn kennen? Hallo? Weil morgen ist so ein toller Mittwoch. Mittwoch, wo die Sonne scheint. Mittwoch, wo vielleicht der Schnee fällt. Meinst du, morgen verscheint die Sonne? Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht. Aber hast du das denn ordentlich abgewegt? Du willst den wirklich an einem Mittwoch kennenlernen? Ja, Mittwoch, nicht Fisch, nicht Fleisch. Nicht Anfang, nicht Ende. Irgendwo dazwischen, in der Mitte, Mittelmaß, mittelmäßig. Naja, aber vielleicht wäre Mittwoch ein toller Tag anzufangen. Ach. Sonntag, hör doch mal, Sonntag. Sonntag? Ja? Sonntag, und wie heißt der Angebetete? Der heißt Tommy. Sonntag und Tommy. Ey, das passt doch. Mittwoch. Lass dir mal hinten noch auf der Zunge zergehen. Ja? Ja, du hast recht, Sonntag ist vielleicht besser. Sonntag, und Sonntag ist ja eigentlich auch länger. Der kann ja ganz früh anfangen, wenn man früh anfängt. Und kann ja ganz lange dauern, wenn man spät aufhört. Na ja. Na ja. Mittwoch. Kick mal, da kluckst du erst in der Schule rum. Mhm. Schulspeisung. Dann hinterher noch die Pausenbrote wegwerfen. Kostet ja auch Zeit. Ist ja auch nicht so einfach, dass Mutti das nicht sieht. Nach Hause traben. Mhm. Hausaufgaben machen und so ein Zeug. Nee, das mache ich eigentlich normalerweise nicht. Bisschen Abwasch und so. Und dann fängt der Tag an. Und dann ist kein Tommy in der Nähe. Ja, das ist traurig. Ja. Hm. Lad ihn doch zum Eis ein, Stracciatella oder Nuss? Na, ich weiß nicht, ob er das so toll finden würde. Warum nicht? Macht der so ein Bärbeißchen coolen Macho-Eindruck? Nee, überhaupt nicht. Wie wenn er nicht Eis erst essen würde? Nee, überhaupt nicht. Der macht einen voll netten Eindruck. Echt? Und vielleicht hört er das ja jetzt auch. Das wäre vielleicht der allererste Schritt. Denn erkennt er dich bestimmt wieder, wa? Na, hoffe ich. Kennt er deinen Namen? Ja, ich glaube schon, ja. Seid ihr Parallelklassen so? Nee, der bist du zwei drüber, dann wird's auch schwer. Ja, von der 7. in die 5. runterlieben ist nicht so leicht, wie man sich ja denkt. Das finde ich jetzt aber unfair, weil und ich bin nämlich viel höher. Welche bist du denn? Welche bist du denn? Ey, wenn ich beim Pausenbrote wegwerfen so wenig Widerspruch ernte, dann kann es denn jeder eigentlich nur bis zur 7. Klasse, denke ich. Ja, das ist aber traurig, weil meine Mutter schmiert mir keine Pausenbrote. Also schmeißt du die auch nicht weg? Nee. Gibt dir mal Milchschnitte mit oder was? Hast du aus dem Werbefernsehen? Nee, leider auch nicht. Ja, damit das Kind rund und strahlig wird. Nee, das macht sie leider auch nicht. Aber vielleicht sollte ich sie mal drauf ansprechen. Ja, vielleicht hört deine Mutter zu. Mutti, Kim will Milchschnitte. Milchschnitte, Milchschnitte. Ja, ja. So, Mensch, ob der Tommy jetzt zuhört. Ey, dann sitzt er jetzt da mit glühenden Ohren. Na, hoffe ich doch. Tommy, und hält sich schon den Sonntag frei. Ja, willst du ihn direkt drauf ansprechen? Ja, wie weit soll ich ihn jetzt anrufen? Nein, jetzt sag mal, halt dir mal den Sonntag frei. Ey Tommy, wenn du jetzt zuhörst, du wärst wirklich dämlich, wenn du dir nicht den Sonntag frei halten würdest. Ich sag dir, Kim ist echt ein Mädel, wofür es sich lohnt, den einen oder anderen Sonntag mal zu opfern. Den Frühschoppen sein zu lassen, nicht Fußball spielen zu gehen und nicht den Captain Blaubeer Club zu kicken oder was da mal, Disney Club zu gucken. Mann, du bist gemein, Kurt. Wieso? Hey, wetten, dass er früh um 8 immer aufsteht und Kinderfernsehen kickt? Nee, das glaube ich nicht. Das machen die alle in der 8. Klasse. Ja. Welche Klasse bist denn du? Ich? Ja. Ich bin schon über der 8. 10. Ja. 10. Ja. Und Tommy? Nette. In der 12. Ja. Aber da fängt man dann gerade wieder an mit Disney Club oder Captain Blaubeer. Ja, man setzt zwischendurch, glaube ich, nur ein paar Jahre aus. Mann, ja, dann hat er das jetzt gut. Okay, also Freitag ist jetzt frei. Jetzt musst du ihm das irgendwie noch vorsichtig beibringen. Gut, aber danke dir. Wahrscheinlich, nee, wir müssen mal jetzt ein bisschen weitermachen. Wahrscheinlich in der Hofpause, oder wie macht man denn das, Mensch? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Guck mal, ich versuche ja schon immer mal so ein bisschen anzubändeln. Wie machst du denn das? Ach, erzähl mal. Ach, naja, weißt du, dann steht er da so Und dann stehst du da so. Ja, dann stehe ich da so. Und da so stehen hältst du dann schon für Bändeln. Ja, und dann, guck mal, dann luke ich da so rüber und versuche irgendwie so. Naja, aber das geht ja dann nicht, ne? Man nennt es komisch, wa? Wenn man so über Jugend spricht, dann spricht man ja mal über deren Aggressivität und Gewaltbereitschaft und wie verludert und verroht die ist. Und dann gibt's aber so Bereiche, die sind völlig gleich geblieben. Ja, während es vor 30 Jahren oder 20 Jahren vielleicht relativ schwer vorstellbar war, dass junge Menschen mit Baseballschlägern durch die Stadt ziehen und anderen wehtun, was ja heute schon, also nicht Alltag geworden ist, aber vorstellbar geworden ist, dann hat sich doch aber in diesem, sagen wir mal, dann stehe ich da rum und werfe Blicke rüber. Da hat sich nichts geändert. Ja, ich glaube, das ist schon mal wirkvoll vielleicht für den Anfang. Denke ja auch, warum sollte nicht... Ich meine, ich habe mir ja schon mal überlegt, ob ich ihm nicht vielleicht irgendwas über die Hose kippen soll, aber vielleicht wäre das dann doch nicht so. Ein super Einstieg, da freuen sich Kerle total, wenn Frauen ihm was über die Hose kippen. Vielleicht ist ein Feind und sagst, du Tommy, wie heißt du eigentlich? Ich bin die Kim. Wäre auch kein so genialer Einstieg. Ich nehme ihn zurück. Vielleicht ist sein Feind und sagst, Tag, ich bin Kim. Ja. Würde er sagen, weiß ich. Und dann sagst du, und ich weiß, dass du den Sonntag frei erhalten hast, Baby. Und jetzt werde ich dir mal sagen, was wir da machen. Und dann müsstest du aber auch einen tollen Vorschlag haben. Was kannst du denn jetzt machen mit denen am Sonntag? Wäre ja schön, wenn es früh anfangen würde, oder? Ja, das wäre schon nicht schlecht. Oder lieber abends? In den Abend rein. Wobei, ich gebe dir natürlich einen tollen Tipp, weil Frauen sehen natürlich am allerschönsten bei Kerzenschein aus. Meinst du, ich soll eine Kerze mitnehmen? Och, blöde, dann stehst du mit einer Kerze in der Hand vor der Tür und dann macht die Mutter erstmal auf und so. Sieht so dämlich aus. Ach Gott, ey, wie machen wir denn das? Ja, aber ich bin nämlich schon ganz traurig. Weil das ist jetzt schon über ein Jahr so. Ja. Mensch, Kim, wollen wir, aber ob wir einfach mal einen anderen fragen? Ja, vielleicht weiß der was. Meinst du, das hilft? Bleib mal in der Leitung und wir fragen mal einfach. Hallo, Tag, wer ist denn da? Anne. Anne! Mein Gott, ging mit schnell, ich bin jetzt überrascht. Super! Also ich wollte auch unbedingt mit Kim sprechen. Naja, Kim ist ja da. Kim, also ich dachte hier, Mittwoch ist der geniale Tag, wo Männer kennenlernen. Ich soll ein bisschen lauter reden, ich verstehe Sie nicht. Noch lauter? Ja. Also Mittwoch ist der Tag, zu Männer kennenlernen. Ja? Ja. Dann gib mir mal einen Tipp, einen guten. Ja, das ist wahrscheinlich der Tag. Der Tag hat diese Aura. Du musst einfach sofort die Initiative ergreifen und am besten es immer zum Frühstück einladen. Du gehst einfach hin und sagst, pass mal auf, ich lade dich jetzt mal zum Frühstück ein, weil dann hat man so den ganzen Tag, den ganzen Tag hat man so vor sich. Dann ist auch nicht gleich abends und so, verstehst du? Nicht so gleich, aber abends kommt auch noch. Aber es kostet natürlich Geld zum Frühstück einladen. Ach naja, ein bisschen Toast und ein Ei und Kaffee. Anne, ach Gott, da ruft der hinten so ein Schnorrer aus. Das ist der Mann, den ich am Mittwoch kennengelernt habe und in diesem Jahr geheiratet habe. Den hast du an einem Mittwoch kennengelernt? Ja. Und jetzt sag mal, wie viel hast du ins erste Treffen investiert mit diesem Mann? Oder also, wie viel wärst du bereit gewesen, in ein erste Treffen zu investieren? Oh, bereit gewesen? Ja. Na, fang mal erst mal an, wie viel hast du investiert? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also ich glaube, wir haben immer die Drinks abwechselnd bezahlt, weil es mit dem Frühstück hat nicht geklappt. Wir haben uns doch abends getroffen. Also weil, wir haben ganz schön eine Menge gepichelt, aber das Taxi hat er bezahlt. Weil du auch die alte... Ach, und wie hoch war die Taxirechnung? 15 Mark oder so. Und die ging aber auch zu ihm, eine Taxi, oder? Natürlich. Oh, die ging aber schnell, meine ja. Liebe. Ja? Wir sind auch nach 2 Wochen zusammengezogen und haben nach 9 Monaten geheiratet. Nach 9 Monaten klingt ja auch sehr verfänglich. Nee, hat nichts damit zu tun. Gut. Ja. Du hast ihn zum... Nee, nicht zum Frühstück eingeladen. Ihr habt euch abends mit alkoholischen Getränken getrunken. Ja, ich hatte ihn schon zum Frühstück eingeladen, aber wir konnten uns immer irgendwie nicht terminlich gerecht werden, so ein Frühstück. Und dann, ist es halt abends geworden. Das ist ja in der Schule einfacher, Kim. Ob du den einfach mal zu einer Milchschnitte einlädst? Naja, wenn du mir eine mitgibst. Eine Milchschnitte? Na, wie soll ich dir eine mitgeben? Wir sehen uns ja morgen früh nicht. Ja, stimmt, das ist eigentlich... Naja, aber wo kriege ich morgen früh eine Milchschnitte? Nee, vielleicht solltest du ihn doch am Sonntag zum Frühstück einladen. Ah, das wird so teuer. Ey, Baby. Ey, das sollte dir der Vater deiner Kinder aber wert sein, der zukünftige. Kim, hast du gehört? Anne weiß, wo Frühstück ganz billig ist. Soll sie dir sagen? Und zwar, Schodowiki-Straße? Nee, wo ist Windstraße, in der Windstraße, im Prenzlberg, da gibt es die Kneipe, da ist nur Sonntag und Sonntag Frühstück im Tomski. Und da ist es spottbillig, da kannst du echt für 3 Mark stundenlang frühstücken. Ey, du kannst halt was aus. Hallo? Hallo? Das war ist jetzt irgendwie ein bisschen laut geworden. Ja. Ja. Also ich wiederhole das nochmal im Tomski in der Windstraße. Da, Anne, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja, gerne. Grüß den, ich danke dir auch, Anne. Bitte, bitte. Grüß den Gatten da hinten. Tschüss. Tschüss. Kim, von wo hast du angerufen überhaupt? Aus Wilmersdorf. Ja, dann ist ja doch weit in Prenzlauer Berg, wa? Ja, schon ein Stück. Aber andererseits spart man viel Geld dabei vielleicht. Ja, das wäre ganz günstig, weil ich bin zurzeit knapp bei Kasse. Ja. Aber ein bisschen investieren muss man schon. Ja, klar. Ja. Kim, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch für deine Rede. Halt dich an den Sonntag, echt. Ja? Ja, das bringt's. Okay, mach ich. Und aber du musst natürlich auch gut abwägen, wann du ihn einlädst. Vielleicht ja, am Donnerstag. Freitag kann schon zu spät sein, da hat er sich für das Wochenende möglicherweise verabredet. Mittwoch ist zu früh. Da nimmt er das nicht ernst oder er tippt auch zu viele Gelegenheiten, wieder abzusagen. Mach es am späten Donnerstag. Donnerstag? Am späten Donnerstag musst du ihn einladen für Sonntag zum Frühstücken. Okay, das mache ich. Okay, Kim, tschüss. Dankeschön, tschüss. So, ich bin immer noch auf der Suche nach eurem Verhältnis. Kinder, ich würde mir was Literarisches wünschen, was Poetisches, was zu Herzen gehendes. Euer Verhältnis zu den Wochentagen. Wer jetzt hier nicht durchkommt und aber doch dringend zu vermelden hat, der kann den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. 0331 für Potsdam 721 39 32 und dort kurze Ansagen zum Thema Wochentage, die mir das Leben versüßen, auf Band sprechen und wir hören uns dann am Anfang der nächsten Sendung gemeinsam an. Tag, wer bist denn du? Monika. Monika. Ich muss ja nur eben mal kurz Männer beschimpfen und schon rufen alle Frauen an. Stimmt's? Ja, das ist ziemlich schwierig. Was ist schwierig? Ja, Männer beschimpfen? Ach so. Ja. Daran lag das? Ja. An den Mut hattest du vorher schon und den wilden Entschluss hattest du auch schon vorher gefasst. Den Mut, naja, Mut habe ich eigentlich nicht, aber den Willen hatte ich. Ach, bist du jetzt ganz unmutig? Oh ja. Ey Monika, kann ich dir irgendwie Mut machen? Nee, eigentlich nicht. Wieso nicht? Klar, ich bin ja ein Mutmachkönner. Na, dann mach mir Mut. Naja, ich wollte jetzt gerade fragen, wie. generell kann ich's, du musst nur sagen, wie. Und dann wirst du aber sehen, dass ich dir, volle Pulle Mut machen kann. Erzähl einfach oder stell mir eine Frage und dann antworte ich und das ist schon... Wie spät ist Monika? Wie spät? Ja. Kurz vor 12. Na, ist doch eine gute Frage gewesen, oder? Ja, super. Das ist so eine Frage, die ich mir immer wünschen würde, wo ich irgendwie aus dem Stand irgendwie eine Antwort weiß und dann ist gut und der Anrufer ist zufrieden. Jawohl. Monika, wie sieht's denn bei dir? Hast du so ein etwas distanzierteres Verhältnis zu Wochentagen? So ein quasi philosophisch Überfliege? Leider nicht poetisch und auch nicht philosophisch. Ganz normal, natürlich. Der Sonntag ist wunderschön. Ich bin auch ein Sonntagskind. Ah ja. Ja. Und selber auch wunderschön? Weiß ich nicht. Das ist eine andere Sache. Was sagen die Leute denn so? Das geht. Das geht, sagen die echt? Das geht? Naja. Wenn das geht, sagt es doof. So lala? Es scheint wohl nett zu sein. Also von den Leuten her. Testest du das manchmal, wie du so aussiehst? Bei wem soll ich das testen? Ja, wüsste ich auch nicht. Wäre meine nächste Frage. Bei wem wäre die Frage gewesen? Wenn du ja gesagt hättest. Ja, man testet es. Bei wem? Bei sich selbst? Nee, ich meine ja bei Leuten. Testest du das manchmal so bei Leuten? Naja, also das merkt man doch schon, ne? Wüsste ich nicht. Na doch, das merkt man. Woran? Na, wie man dass sie den Mund nie wieder zukriegen, dass sie alle da sitzen mit weit und verrissenem genau, Mund. Genau, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, auf der Straße ist das ganz schrecklich. Und passiert ihr öfter? Nee, so schlimm ist es nicht. Aber manchmal merkt man es schon, ja. Und das ist eigentlich auch sehr schön. Ja. Der Sonntag, aber der hat nur so die übliche Sonntag, nicht arbeiten, lange ausschlafen, viel Fernsehgucken Bedeutung. Nicht lange schlafen am Sonntag. Sonntag muss man früh aufstehen. Weil dann hat man... Und raus in die Natur? Ja. Kommst du vom Land auch? Nee, ich komme aus Berlin. Wo denn da? Da gibt es ja auch jede Menge Land, muss ich ja mal sagen. Naja, so viel Land gibt's nicht. Wo denn? Also Kauls? Ist ja mehr Kaulsdorf? Nein, auch nicht mal Zahn. Grunewald? Nee, Prenzlauer Berg. Ah ja, da ist ja extrem ländlich. Ja, also schön ist es nicht. Aber, what? Naja, schön ist es nicht, aber es ist fein zum Leben. Gut. Ja, na, und wie sieht er dann so aus, im Montag, der dir sehr zu Herzen geht? Nee, der Sonntag geht mir zu Herzen. Der Sonntag, der dir sehr zu Herzen geht? Der Montag auch. Der Montag ist auch schön. Und zwar kann man denn seiner besten Freundin so die neuesten Storys erzählen vom Wochenende. Ach. Freut mich immer auf den Montag. Ja. Ey, Monika? Ja? Was hast du gestern deiner besten Freundin so erzählt? War gestern Montag? Gestern war Montag. Oh, erzählst, was ich so am Wochenende gemacht habe. Ja, erzähl mal. Ja, dir muss ich das ja nicht erzählen, du bist ja nicht meine beste Freundin. Monika, bist du dir sicher, dass ich nicht deine beste Freundin bin? Ey, sag doch mal, ich bin doch aus dem Holz geschnitzt, dass dem beste Freundinnen gemacht werden, oder? Nee. Echt nicht? Nee, aus was für einem Holz bin ich denn dann gemacht, Monika? Was macht man daraus? Sag jetzt nicht so Beistelltischchen. Ich will jetzt aber nicht meine Wochenend-Stories erzählen. Ich wollte eigentlich über die Wochentage reden. Ey, Monika, wenn wir jetzt irgendwie richtig... Wir müssen dann schon auch zur Sache kommen. Erstmal will ich dir nochmal Gelegenheit geben, zu überlegen, ob ich nicht vielleicht doch aus dem Holz bin, aus dem beste Freundinnen handgefertigt und mundgeblasen werden. Du bist unheimlich nett, doch. Also man könnte dir schon eine Menge anvertrauen. Ich wollte nicht hören, dass ich unheimlich nett bin. Ich wollte nur eine Bekräftigung oder eine Zustimmung. Ich bin nicht unheimlich nett, sondern eine Zustimmung zu dem Satz, dass ich genau aus dem Holz bin, aus dem beste Freundinnen gemacht werden. Aus dem Holz und dem beste Freundinnen geschnitzt sind. So. Und ich bin damit den wert und vertrauenswürdig genug, mir die schicken Wochenendgeschichten zu erzählen. Ach, mein Wochenende war scheiße. Monika, hier ist der Jürgen. Wir kennen uns doch schon eine Weile und wir haben uns doch so gern auch. Und wir helfen uns doch auch immer, wenn es schwierig ist. Und wenn du Sorgen hast, dann komm nur zu mir. Oh, Wochenende war scheiße, wieso denn? Ach, naja, war nicht nett. Nee, was war denn los? Ich bin in letzter Zeit ein bisschen deprimiert. Samstagabend weg gewesen? Im Kino. Wo denn? Was hast du gesehen? Ja, einen tollen Film. Sehr makaber, sehr fein, sehr britisch. Handbuch eines Giftmischers oder so ähnlich. Aha. Und warst du alleine da oder warst du mit dem da? Mit wem dem? Na, mit dem da. Ey, beste Freundinnen müssen alle von dem da nicht immer den Namen sagen. War da mit einer anderen besten Freundin da. Ach so. Ja. Ja. Ach, und das war das, was dir den Abend so versaut hat? Nee. Ach, weil du mit dem da gehen wolltest eigentlich? Ich wollte mit Jackie mit dem. Und dem da hat abgesagt? Ich war eigentlich nicht verabredet. Nee, ich wollte eigentlich mit der besten Freundin gehen. Ja, na dann warst du doch mit der besten Freundin. Naja, also das ist ja auch, ist aber eine andere beste Freundin, nicht? Ja, ja. Nee, ist klar, ich weiß schon, dass nicht wir beide im Kino waren. Wie bitte? Ich habe schon mitgekriegt, dass nicht wir beide im Kino waren. Nee, du hast ja drauf geguckt. Ja, gut, das war der Samstag. Ja, der Samstag. Ja, und dann Sonntag? Was war denn bisher so schlimm? Bisher war das okay, oder? Mit der besten Freundin im halbwegs akzeptablen Film? Ja, aber Sonnabend arbeiten und dann musste ich ja einen halben Tag arbeiten. Ah, und ja. Dann musste man sich ja irgendwie wieder abreagieren. Ja, und Sonntag jetzt nun? Ach, der Sonntag, der war eigentlich so ein Ausruhtag, so am Schreibtisch sitzen und Bürokram erledigen. Und dem da mal anrufen. Wieso dem da mal? Und dem da war nicht da, nee, auch nicht, ja. Was ist mit deinem dem da, was soll das? Naja, ich wollte wissen, irgendwie war Sonntag scheiße, sagst du ja. Nee, ich hab nicht gesagt, dass der Sonntag scheiße war. Du hast gesagt, das Wochenende war völlig verratzt. Und wenn man verratztes Wochenende hat, dann vermutet... Ich stelle diverse Partys vor oder Leute, nette Leute, die man trifft. Ich habe keine netten Leute getroffen am Wochenende. So, nicht mal dem da. Naja, manchmal trifft man ja nette Leute am Wochenende. Ja. Na gut. Dann geht man eben mit seiner besten Freundin weg, damit man die Leute trifft. Ne? Okay, war also so ein Lala-Wochenende. Und jetzt fragt natürlich die beste Freundin, die ist ja dann auch ein bisschen beharrlich und auch neugierig, weil sie vielleicht weiter tratschen will, was sie dann aber doch nicht macht. Die trat nicht weiter. Gut, na ich auch nicht. Aber da bleibt natürlich trotzdem irgendwie die bohrende Frage nach, was macht denn dem da so? Wer ist dem da? Monika. Ey, wir kennen uns jetzt so lange. Ich muss dir doch nicht sagen, wen ich mit dem da meine. Ich kenne dich ja nicht. Also das weißt du doch ganz genau, wer dem da ist, oder? Soll ich ihn hier über Sender beim Vornamen nennen? Nee, Monika. Ich tratsche nicht, das mache ich nicht. Ja, nee, das ist ja auch nicht nötig. Gut, wie ist es denn nur mit dem da? Ich weiß nicht, welchen dem da du meinst. Meinst du den... Na, dem da. Ja, dem da meine ich. Naja. Immer noch. Ich hab Donnerstag in dem da kennengelernt. Letzten Donnerstag? Mhm. Aber offensichtlich nicht so gut oder so nah oder so wichtig, dass ihr euch am Wochenende zum Beispiel ins Kino verabredet hättet. So ist es. Das war einfach viel zu schnell und da konnte man... Ja, warum hast du mir denn noch nicht vorher von dem da erzählt? Naja, das kommt erst mit der Zeit, man muss erst mal warm werden. Ach so, und wie geht's jetzt weiter mit dem da? Ja, das weiß ich nicht. Kannst du mir helfen? Er muss sich jetzt melden, oder wie? Naja. Wo hast du den denn überhaupt kennengelernt an einem Donnerstag? Davon weiß ich ja gar nicht. Na, das kannst du ja auch nicht wissen. Naja, das klage ich ja auch, das prange ich ja auch an. Ja, du kannst ja nicht alles wissen. Ja, das... Willst du jetzt wissen, wie ich ihn kennengelernt habe? Mhm, wo? Naja, das war eine ganz komische Sache. Das war auf der Straße und das war am Donnerstag sehr glatt und sehr verschneit und sehr schön und irgendwie wollte ich nach Hause und habe ich einfach ein Auto angehalten und da saß der Dem da. Ach, und dann hat er dich nach Hause gefahren? Ja. Von daher weiß er ja auch, wo du wohnst. Na, nicht ganz. Wir sind nicht ganz bis nach Hause zu mir gefahren. Sondern? Na, nur bis zu einer Kneipe. Gut, und dann? Ja, und dann, dann hat er mich gefragt, ob ich noch was trinken gehen will. Was, der hat auf einmal vor der Kneipe eine Vollbremsung gemacht und gefragt, ob du noch trinken gehen willst? Ja, das war eine halbe Vollbremsung. Ja. Und das war auch ein glatter Parkplatz frei, genau vor der Kneipe. Wo sonst nie Parkplätze sind. Ah ja, toll. Das war kurz vor meiner Wohnung und eigentlich dachte ich, man sagt jetzt, also ich hab dann ja gesagt. Ich dachte, warum nicht? Ja. Und ja, das war sehr nett. Also, ja, und nu? Das ist eben so, ja, das ist eben alles gewesen. Und habe ich am Montag gleich meiner besten Freundin erzählt, was so passiert ist, ne? Aber von dem da hast du ihm nichts gesagt? Natürlich habe ich ihr von dem da erzählt. Ah ja, und was hast du zu dem da gesagt? Naja, sie hat mich wie immer mit einem gewissen Grinsen angeschaut. Fand es wohl nicht so. Naja, sie fand es ein bisschen witzig. Wie ging es denn aus am Donnerstag mit dem da? Ja, das ging ganz normal. Also Verabschiedung und dann war ich weg und dann war ich weg. Und dann war aus. Ah ja. Ja. Ja, nein, was macht man nun, ne? Tja, was macht man nun? Kann ich mal die beste Freundin helfen? Wen meinst du jetzt? Den meinte ich nicht. Hey, und gerade ihr könnt vielleicht helfen. Ja, vielleicht. Sag mir doch was. Sag mir einen Tipp, gib mir einen Tipp. Oh, was macht man dann? Ja. Warten. Warten? Warten, bis er sich meldet vielleicht. Vielleicht warten, bis er sich meldet. Wobei, das ist natürlich auch immer blöde, die Initiative zu überlassen, oder? Ist immer ein Problem, aber andersrum... Bitte. Sieht's auch blöde aus. Ich finde, die Männer sollten die Initiative ergreifen, weil in so einer Sache irgendwie ist man als Frau noch ein bisschen, also nicht unselbstständig. Also ich spreche jetzt für mich, also ich bin da ein bisschen ängstlich. Genau wie beim Anrufen, ne? Ein bisschen unmutig. Ja. Und was soll ich machen, ne? Also. Ein bisschen oldschool bist du da. Ein bisschen was? Oldschool heißt das im Englischen. Aha. Die Beastie Boys würden oldschool sagen. Nee, cool finde ich nicht. Nee, old school. Mensch, ich habe dich ja verstanden. Ach so, entschuldige. Entschuldige, dass du mich verstanden hast. Nee, ist gut, du brauchst mich entschuldigen. Aber, jetzt bin ich ja wieder, jetzt bin ich richtig normal, Mensch. Kick mal jeder an, ne? Ich bin aufgeregt. Wie ich das schaffe, aus Leuten normale zu machen. Ja, es ist fantastisch. Naja, jedenfalls kannst du mir auch nicht weiterhelfen, ne? Mensch, sagt mal Unjan als beste Freundin, wa? Oder jedenfalls als jemand, der aus dem Holz, aus dem beste Freundinnen geschnitzt werden besteht. Genau. Ah, kann ich dir da weiterhelfen? Wie bitte? Nee, erstmal nicht, glaube ich. Nee, ist ein bisschen schwierig, ja. Aber man kann ja warten. Okay, danke. Ich rufe dich dann nächste Woche nochmal an, dann sagt er wieder Unjan. Ja, okay. Vielen Dank. Ja. Tschüss, Monika. Ciao. So, Kinder, jetzt kommt da erstmal wieder ein Stück Musik, ne? Ist das nicht ein geiler Song? That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Es hat uns niemand gefragt, wir hatten noch kein Gesicht. Ob wir leben wollten oder lieber nicht. Hin und her und hin und her gerissen. Zwischen verstehen wollen und handeln müssen. Keine Liebe, keine Arbeit, kein Leben. Meinem Kissen schlag ich mir den Kopf auf. Und wenn der Tag kommt, bleibt es kleben. Und der Start ist kein Traum, sondern bleibt wie mein Kissen. An mich gestalten mir die Fäden gerissen. Und weltverwaltender Zustand, der sich durch mich und mich bewegt. Durch Gedanken aus Stein, aus Licht, eine Mauer. Eine Sonne aus Eisen und eine Sprache aus Trauer. Und eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart. Sammelt und stapelt sich von selbst herum um mich. Während ich durch die Gegend fahr, in den Straßen liegt der Staat und sagt: Leichter Highway, was legst du dich und deinen Mann künstlich auf? Bist du doch bloß im Bett geblieben? Oh nee, weil ich so oberflächlich bin. Kenn ich mein Inneres nach außen, steht mir bis hierhin und ins Gesicht geschrieben. Macht verrückt, was euch verrückt macht. Mit Kissen vor der Stirn und in mir drin ein Vakuum. Geh ich durch Straßen voller Menschen dieser Stadt. Und frage mich, wo ich gern wäre. Wo fange ich an? Gähnende Leere. Wenn ich schon immer nichts mit was umrum gewesen war, dann mach ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Und eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart sammelt und stapelt sich von selbst herum um mich, während ich durch die Gegend fahr. Also nicht wie raus aus Hamburg, first we take Manhattan und dann ab nach Berlin. Da wo die Leute aus Heimweh hinziehen. Weil ich in Italien, ich will doch gegen Italien, Berlin Wall. Gegen Hollywood und Holidays denk ich. Und zieh mir später noch was rein, dann durch die Bars. Schlafen kann ich schließlich, wenn ich tot bin. Auf halber Strecke bleib ich liegen. Und träum davon, mit allem eins zu sein. Den Traum vom Staat, der sich selbst reicht. Der nichts beweist, zusammen wächst, wie es sich gehört. Und verbreitet seinen Glauben, Gedanken aus Stein, aus Licht eine Mauer. Eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart. Sammelt und stapelt sich von selbst herum um mich, während ich durch die Gegend fahr. Am nächsten Morgen bleibt das Kissen an mir kleben. Hab mir den Schraum zur Wunde aus dem Kopf geschlagen. Und mir fallen deine und dann meine Körperteile wieder ein. Und deine Haut. Und ich denk dran, wo ich gern wäre. Hab aus der Wäsche rausgeschaut. Entlang der Schichten, deren Dichte ich verwünsche. Wie mein Körper eingesetzt, das Wort von vielen. Der große Nenner unter ihnen. Ich heiße einen als Architekt. Du kannst auch Blödmann zu mir sagen. Stimmt, wenn alles ineinander passt. Alles war nichts mehr zu bedeuten. Und eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart sammelt und stapelt sich von selbst herum um mich, während ich durch die Gegend fahr. Und der Staat ist kein Traum, ist sogar in meinen Küssen. Ein nicht gestaltender, die Fäden, die Rissen. Und weltverwaltender Zustand, eher Raum als Position. So organisiert er sein Verschwinden, indem er sich durch mich bewegt. Durch Gedanken aus Stein, aus Licht eine Mauer. Eine Sonne aus Eisen und eine Sprache aus Trauer. Oh, das war jetzt aber knapp, Kinder. Ich habe ja keinen Kopfhörer auf. Ich kann mich selber ja nicht hören. Das ist nicht schön. Und trotzdem muss ich hier reden. Okay. Oh, oh, oh. So, ich sage erstmal nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 0331 für Potsdam 721 39 32. Da können die anrufen, die hier nicht durchkommen und wichtige Durchsagen zu machen haben, was Wochentage und ihr Verhältnis zu den einzelnen Wochentagen betrifft. Ich will nochmal daran erinnern, dass wir uns einem reichen Bouquet sehr unterschiedlicher Wochentage gegenübersehen. Für die, die jetzt schon ein paar Klassen höher sind, die werden wissen, es sind an der Zahl 7 Wochentage, die sich sehr deutlich unterscheiden, die sehr, sehr unterschiedliche Namen tragen, die auch unterschiedliche Assoziationen ermöglichen, die unterschiedliche Bedeutungen im Leben des einzelnen Menschen haben und die auch in ihrer Stellung in der jeweiligen Woche, wobei das unabhängig ist von einer bestimmten jeweiligen Woche, sich deutlich unterscheiden. Montag ist gemeinhin der Wochenbeginn, Freitag das Wochenende, Mittwoch ist in aller Regel Mitte der Woche, am Donnerstag donnert's kaum, aber Dienstag ist Dienst. Herzlich willkommen beim Sprechfunk. Tag, wer bist denn du? Gleich wieder ein Mann. Gleich wieder ein Mann, muss ich mal sagen. Das hört man daran, wie die aggressiv den Hörer hochreizen. Habe ich heute keinen Sinn für, hab selber schicke Musik. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin Stefan. Tag, Stefan. Ja, und ich wollte sagen, dass ich den Dienstag gut finde. Lass mich raten, weil da so ein geiles Radioprogramm ist. Nee, ja auch, aber nicht nur. Ah, danke. Weil da kann ich immer mit meinem Schwarm gleichzeitig aus der Schule kommen, weil ich habe dann in der 7. Stunde Schluss und die auch. Und wir haben fast den gleichen Nachhauseweg und so kann man sich halt mal halt noch eine Runde quatschen und so. Dann schwärmt ihr beide nach Hause. Und das ist jetzt aber nur dein Schwarm und die angeschwärmte weiß noch nicht von ihrem Glück. Nee, noch nicht so richtig. Ah, und wie lange schwärmt ihr schon Dienstag für Dienstag? Oh, das zieht. Oder sich du schwärmst denn nur? Ja, das zieht sich schon eine ganze Weile hin. Na, wie lange? Oh, 2 Monate ungefähr. Mensch, das haben wir vorhin aber ausführlich behandelt. Du musst jetzt endlich mal dir ein Herz fassen und sie zum Frühstück einladen. Ja. Okay? Ja, wegmachen. Machst du das nächste Woche? Naja. Am Dienstag oder vielleicht kannst du am Donnerstag abpassen. Du weißt ja, Donnerstag ist ein guter Tag. Sondern am späten Donnerstag sie für Sonntagvormittag oder früh zum Frühstück einzuladen. Okay. Macht es. Wegmachen. Und nächste Woche hier anrufen und Report. Wegmachen. Oh, heute aus München. Danke, tschüss. Tag, wer bist du da? Hallo, hier ist Iris. Tag, Iris. Prima, Frauenschwämme. Klasse, finde ich gut. Oh, danke. Also, ich unterscheide die Wochentage nach den Leuten, die in der S-Bahn sitzen. Ach, schön. Das ist interessant, war. Ja. Die Leute, die fahren mich meistens ziemlich regelmäßig. Und ich fahre zwar auch regelmäßig, aber regelmäßig an unterschiedlichen Tagen. Also zur gleichen Zeit, aber an verschiedenen Tagen immer an anderen Zeiten. Verstehst du das? Verstehe ich. An welchen Tagen fährst du denn besonders früh? Besonders früh fahre ich eigentlich Dienstag und Mittwoch. Und welches Bild hat sich da dadurch vom Dienstag und vom Mittwoch für dich eingeprägt? Da fahren mehr Leute. Also Dienstag und Mittwoch sind extrem volle Tage. Ja, weil ich da früher fahre. Aber. Und jetzt aber auch so stimmungsmäßig? Ja, das nimmt sich nicht so viel. Aber die Morgende, die sind ja nicht so interessant. Also viel interessanter sind eigentlich die Abende. Inwiefern? Naja, also zum Beispiel der Donnerstag, der ist total scheiße, weil die Leute abends alle vom langen Donnerstag vom Einkaufen kommen. Und das ist ziemlich blöd, macht einen ziemlich blöden Eindruck, wenn die alle mit ihrer Hertie-Tüte da in der S-Bahn sitzen. Kannst du dir vorstellen? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Finde ich total belastend. Ach, da bist du dann aber doch so vorurteilsbeladen, dass sich all deine Konzentration dann auf die Hertie-Tüten richtet. Und du hinter den Hertie-Tüten die einzelnen Menschen möglicherweise ja nicht mehr siehst? Nö, das nicht. Wir gucken mal da die Leute schon ganz genau an. Ja. Da kann man dann so beobachten. Die typische Ein-Kind-Familie, Vater, Mutter, Kind waren einkaufen. Ja, stellst du so auch Verbindungen her oder ergeben sich da so Gesetzmäßigkeiten zwischen Tütenaufdruck und Gesichtsausdruck? In gewisser Weise schon, ja. Ja? Wie sieht dein Kaufhof aus im Gesicht? Kaufhof habe ich noch nie gesehen. C&A nee. Kann ich dir sagen und ich kann dir auch sagen Pico und Kloppenburg. Ah ja, und KDW und H&M? Bringt in etwa dasselbe raus, oder? Ja? Also ich meine jetzt ja so im Vergleich von, also die Differenz ist die gleiche. Also der Unterschied zwischen KDW und HDM-Gesichtern ist nicht so groß wie zwischen Peek und Kloppenburg und was war das andere? C&A. Genau. Ja, wie ist denn der Unterschied zwischen Peek und Kloppenburg und C&A auf der einen Seite und was war das andere? H&M und KDW auf der anderen Seite? Naja, der Unterschied ist nicht so groß. Also sag mal die C&A-Gesichter. Ja, C&A. Also die Gesichter vielleicht weniger, also mehr so, man sieht es dann eben doch an der Kleidung. Und die Gesichter sehen meistens ziemlich normal aus, geschminkt, der Durchschnittsbürger. Und so die Ausstrahlung, wovon spricht so die körperliche Erscheinung? Also wenn sie donnerstags abends in der S-Bahn sitzen, dann kann ich mal mit deinen Worten sprechen. Ausgebufft und abgelascht. Ach, das ist aber verständlich. Ja, eben. Also dann bin ich auch eher ein C- und A-Gesicht, stelle ich gerade fest. Naja, weiß ich nicht. Da braucht man vielleicht doch die entsprechende Tüte dazu. Warte, ein H und M sieht dann aber munter und ein bisschen Egoist aus? Nö. Auch nicht? Nö. Oder ein bisschen Boss? Sehen die ein bisschen Boss aus? Bisschen Boss, so sehen die aus, die mal durch die S-Bahn laufen und die Mütze dazu aufhaben. Welche Mütze? Du meinst jetzt die Fahrscheinkontrolleure? Die sind doch aber, das ist doch aber eher schlecht geschnitten, oder? Ja. Da würde sich Herr Boss aber drüber beschweren, wenn du die jetzt mit Fahrscheinkontrolleuren vergleichen würdest, deine Klamotten. Nein, nicht die Fahrscheinkontrolleure. Kennst du die Leute nicht, die da durchlaufen und immer aufpassen? Ach so, die Wachmänner. Genau. Also die sehen ja eher aus wie Schießer, würde ich sagen. Na, so weit runter habe ich noch nicht geguckt. Das kann man nicht so genau sehen, ob die dann Schießer haben. Ja, wobei, gerade wenn man sitzt, kommt man ja nicht dran vorbei, irgendwie den Schlüpfergummiaufdruck zu lesen, wenn die ihr Hemd nicht richtig drin gesteckt haben. Oder? Wenn die da durchpatrouillieren, das ist ja genau die Höhe. Das ist genau die Höhe, stimmt. Aber meistens sind die relativ ordentlich angezogen. Darauf steht Kevin Klein allein zu Hause. Nee. Nicht? Nee, Boss steht da drauf. Boss? Echt? Mhm. Boss-Schlüpfer? Die haben Boss-Schlüpfer immer an? Da nicht die Schlüpfer, auf den Hosen steht da drauf. Die haben immer Boss-Hosen an? Klar. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Na, wie oft fährst du mit der S-Bahn? Na, weiß ich nicht. Ich springe, da habe dann immer eher alte Erinnerungen an meine Armeehosenträger. Die hießen immer Herkules oder Extra Stark, was mir immer sehr geschmeichelt hat. Aber ich habe die dann immer ein bisschen auch auf mich bezogen, wenn ich die Hosenträger anhatte. Mhm. Und habe die auch fesch so schnippen lassen. Zack, gegen meine Brust, was mich dann oft einen halben Meter zurückgeworfen hat. Na, klasse. Dann danke ich dir für deinen Anruf, ja? Ja, bitte. Tschüss. Hey, Baby. Wir werden jetzt ein Gespräch miteinander führen. Du weißt es noch nicht. Jetzt weißt du. Tach. Hey, ist der Volker. Siehst du? Liebrecht? Nein, ohne Liebrecht. Einfach nicht Liebrecht, so Volker. Einfach hi. So Volker. Hi. Okay. Das war aber ein cooler Einstieg ins Gespräch, oder? Oh, naja, es geht so. Haha, du konntest überhaupt ja nicht mit drauf kontern und antworten. Nee, ist alles ein bisschen leise, ich muss mich ziemlich anstrengen. Ja. Ach, da war ich cool, aber leise. So. Ja, wunderbar. Kacke, wenn man cool sein will, muss man irgendwie lauter kommen eigentlich. Ja, vielleicht. Ach, also ich habe ein ganz anderes Problem, und zwar Geist hat mir seit Jahren schon durch den Kopf, warum der Mittwoch heißt. Er ist ja nur nicht genau in der Mitte, ne? Er ist ja irgendwie ein bisschen außerhalb. Wieso ist er nicht in der Mitte? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Wieso ist er nicht in der Mitte? Naja. Er ist genau in der Mitte. Nee, Mittwoch ist doch irgendwie der dritte Tag. Wir haben aber 7 Tage in der Woche, oder nicht? Kommt darauf an, wo du anfängst zu zählen. Naja, gut, also, dann dachte ich mir früher immer. Mitte ist doch genau in der Mitte der Arbeitswoche. Davor gibt es 2 Arbeitstage und danach gibt es 2 Arbeitstage. Montag und Dienstag, Donnerstag und Freitag. Zack. Naja, und dann gibt es 3 Wochenendtage. Wie? Man kann doch auch Sonntag und Sonntag arbeiten. Ja, dann hat man aber keinen Mittwoch. Sondern dann ist der Mittwoch oft Dienstag. So, und dann oder Sonntag. Das ist die nächste Sache, was hat der Montag mit dem Mond oder mit dem Mond zu tun, ne? Mit dem Mond. Ja, das kann ja sein, je nachdem, wie man es schreibt. Je nachdem, wie man es falsch schreibt, meinst du? Ja. Ja, was er damit zu tun hat. Ja, das weiß ich auch nicht. Das würde ich dir jetzt gerne erklären. Und ich glaube, das würde einen tollen Eindruck machen, wenn ich dir das jetzt aus dem Stehgreif erklären könnte und eine bizarre Theorie dazu entwickeln. Aber Volker, ich kann es nicht. Schade eigentlich. Ich schäme mich dafür auch. Und komme mir richtig blöd vor. Tut mir leid für dich. Volker, ich hasse das, wenn ich mir blöd vorkomme. Und dieser Hass, das ist eine große psychoanalytische Übertragungsleistung meinerseits, wird dann sofort wasserwerfermäßig auf den Anrufer zurückgestrahlt. Alles klar, ich bin schon weg. Ciao. Ich hasse dich. Tschüss, Volker. Mensch, war der schnell weg. Tag, wie bist denn du da? Hi. Hi, ja, hallo. Ja, hallo, ist die Polly. Tag, Polly. Aus Dresden. Aus Dresden? Ja. Ich wäre ja immer verrückt. Nee, deswegen kann ich auch nicht allzu lange anrufen. Ach, das ist ziemlich teuer. Sächsische Timbre in der Stimme, das macht mich immer so fertig. Und wenn es dann noch eine Frau ist, dann ist ja kein Halten mehr. Polly, wir müssen jetzt aber richtig toll miteinander reden. Ja, aber solange geht das nicht. Ich bin ganz aufgeregt, ich rede ganz schnell. Ja, gut, okay, und ich rede auch ganz schnell. Ja, Polly, Thema hast du mitbekommen? Einfach mal, was? Du hörst Fritz auch aus dem Kabel oder wie funktioniert denn das? Ja, ich weiß auch nicht, ich krieg das hier, mein Papa hat mir das eingebaut irgendwie. Über Kabel oder über Antenne? Ich glaube, Kabel haben wir nur. Ah, so. Ja, genau. Hätte und das sein ist können, natürlich immer fleißig. Ich finde das irgendwie ganz, ganz toll und so. Weil in Sachsen gibt es ja nie so einen tollen Sender, ne, muss ich mal sagen. Ja, vor allen Dingen kann in Sachsen keiner Berlinern. Haha. Selbst Biedenkopf, da habt ihr euch den Falschen importiert. Ja, ich glaube auch. Ich kann mal hier nennen, der Berlinern kann. Hm. Nee, eigentlich wollte ich dir erzählen und so. Polly, dann erzähl mir mal eigentlich. Bitte? Dann erzähl mal eigentlich. Ja, also, nee, und zwar hat das was mit dem Freitag zu tun. Aber nie, weil das jetzt irgendwie Wochenende anfangen ist und sowas. Und zwar geht es da um so eine Zeitung. Also, ich weiß nicht, Sächsische Zeitung, sagt ihr das was? Ja. Ja? Ja. Und da scheint ja freitags immer so eine Kolumne da vom Sommerschuh. Das war doch früher so ein CDU-Blatt, oder? Oh Gott. Ja, das dürfen die heute auch nicht mehr sein. Keine Ahnung. Also. Und dürfen sie heute auch nicht mehr sein. Nee, und zwar, der schreibt ja immer so einen tollen, also so einen Bericht hier unter vier mit halbwegs offenen Augen durch Dresden. Wisst ihr? Wer schreibt denn das? Jens-Uwe Sommerschuh. Ah ja, der hat auch schon früher da geschrieben. Kennst du, ja? Mhm. Den finde ich ja so toll. Also, ich weiß nicht, ich sammle ja jeden Freitag den Ausschnitt und so und ich freue mich auch schon immer auf den Freitag. Ach siehst du, das ist das, was in der Berliner Zeitung, den kennst du wieder wahrscheinlich nicht, Alexander Osang ist. Ach so, nee, sag ich gar nicht. Der schreibt immer so schöne, von sich aus geschriebene Reflexionen, einfach so. Sucht genau so. Irgendeinen Anlass, bleibt im Fahrstuhl stecken und kann dann aber da über Gott und die Welt und Erich Böhme reden. Und das finde ich immer so toll und vor allen Dingen mit dem Raben da, Rabe Amassis, den hat er immer mit dabei, also und mit dem Plauder da immer, also ich finde das total genial und so. An welchem Wochentag ist das immer? Freitags. Kann man die Sächsische Zeitung vielleicht auch nur am Freitag abonnieren? Nee. Ich glaube nie. Nee. Aber wir haben die sowieso im Abo. Also ach Mann, tu mir doch mal einen Gefallen, kopier mir doch mal ein paar von den Ausschnitten und schick mir die einfach mal, kann ich machen. Dass ich auch mal ein bisschen sächsische Freude hier oben im kalten, finsteren, nordischen Berlin habe. Oh ja, wenn du das willst. Ja, dass ich deine Freitagsfreude teilen kann. Also das ist so genial. Nee, und dann ist ja noch was anderes, also weil ich habe mich mal irgendwie, ich war ja früher bei einer Schülerzeitung und so und da habe ich immer ein Pseudonym gesucht und irgendwie kam ich da mal auf Polly, ich weiß nicht warum. So und dann PJ Harvey heißt ja auch Polly. Na, Polly eben, darauf wollte ich jetzt hinaus. Und super. Vorweg. Ah. Und zwar habe ich dann auch mal irgendwann so eine Frau im Fernsehen gesehen, die fand ich ja total toll und so, weißt du. Weiß nicht, und also meine Freundin, die hat immer gesagt, Mann, bist du bescheuert, was findest du denn an der? Und so, ich weiß es nicht, aber ich fand die immer total. Ach, das war PJ Harvey? Nee, das war eine andere. Ja, das war PJ Harvey. Wo hast du die immer im Fernsehen gesehen? Ich würde die ja auch gerne mal immer im Fernsehen sehen. Ja, das war halt, das ist noch nie lange her. MTV? Also, ja, genau. Ja, wo sie da im Wasser rumdrödelt? Ja, genau. Ah. Das ist ein bisschen, aber da habe ich die das erste Mal gesehen und so und dachte, PJ Harvey, Mensch, toll und so. Ja. Und dann zufälligerweise, ich meine, ich durchwusste ja immer die Sächsische Zeitung. Und da schreibt halt der Sommerschuh. Über PJ Harvey? Hey, Sommerschuh ist ein ordentlicher, ist ein Anständiger. Eben. Und wieder, der schreibt immer genial, ne? Und da erwähnt er halt, dass sie Polly Jean heißt und so. Und da gucke ich ja nicht schlecht, ne? Polly und so, irgendwie ist das komisch. Und dann höre ich nur andauernd, dass du hier PJ Harvey gerne magst und so. Hm. Deswegen wollte ich einfach mal anrufen, ne? Ach, da haben sich aber wieder mehrere Kreise ineinander eben verschlüsselt. Ja? Irgendwie faszinierend, schön. Im Grunde stehen jetzt über der Sendung die Olympischen Ringe fast. Ja, ne? Als Struktur zumindest. Finde ich lustig. Polly, ich danke dir. Ich habe probiert und so und habe auch schon auf den automatischen Anrufbeantworter da. Ah, ja. Der halbautomatisch ist der ja. Ach, sag ich schnell nochmal die Nummer durch. 0331 für Potsdam, 721 39 32 ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Genau. Na, da hat der Freitag. Da hat der Freitag ja aber über die Krücke Jens-Uwe Sommerschuh und dass ich ab und an PJ Harvey spiele, genau. Für dich eine wirkliche Bedeutung. Das ist so komplex, das Ganze. Ja, bis hin zu war, wer schafft es in einer Sendung Jens-Uwe Sommerschuh, PJ Harvey, Kuttner und die Sächsische Zeitung zusammenzubringen? Ja. In einen zum Anruf. Super, Polly, ich danke dir sehr dafür. Ja, bitteschön. Das Leben ist rätselhaft, aber das Leben ist auch schön. Ich schick dir mal was, ne? Ja. Okay, no. Tschüss, Polly. Mach's gut. Guti. Ey, dann spielen wir gleich noch mal ein bisschen La Paloma. Ist ja richtig gute Laune-Musik und die will ich hier weitergeben. Ist jetzt eine Fassung von Carla Bley. Ich wende mich ebenso wie mein Kollege Franz Amrain in dieser Stunde ganz bewusst auch an die Landsleute, die in den Behörden und in den Organisationen des Zonenregimes tätig sind. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also der Kollege Willy Brandt hat gesagt, alle sind hier bei der Sendung willkommen. 0331 für Potsdam ist die Vorwahltelefonnummer, die eigentliche Telefonnummer ist dann 7481110. Das Thema lautet immer noch, welches Verhältnis habt ihr zu bestimmten Wochentagen? Verboten sind Anrufe wie ich hasse den und den Tag, weil ich da das und das machen muss, sondern es gilt ein optimistisches Bild, ein fröhlich stimmendes, ein dem Aufbau unseres Vaterlandes dienendes Bild von den Wochentagen zu zeichnen, denn in Deutschland spielen auch die 7 Wochentage eine nicht unerhebliche Rolle und tragen zur Atmosphäre im Lande bei. Eure Anrufe sollen dazu ihr Übriges tun. Der halbautomatische Anrufbeantworter hat ab sofort seine Arbeit eingestellt. Dienstag ist vorbei, sagt er sich, jetzt ist Mittwoch, kümmern wir uns darum. Es ist 4 Minuten nach Mitternacht. Guten Tag, wer bist du da? Hallo? Hallo? Oh, das ist noch von noch weiter weg als Dresden. Wobei mich ja freut, dass die Leitung von der Telekom bis nach Dresden reichen. Tag, wer bist denn du da? Ja, hi, ist Florian Nick, bin etwas überrascht. Wer bist du? Florian. Florian. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, drauf zu kommen, aber... Ja, und jetzt bist du richtig gut drauf gekommen. Bin ich richtig gut drauf gekommen. Ja. Erstmal wollte ich dich aufklären, was das mit den Bosshosen auf sich hat. Ach, bist du so ein Wachhund in der U-Bahn? Ach, bloß nicht. Also ich muss sagen, ich bin Zivi und wir haben da auch so einen Wachschutztypen und das ist der Letzte, würde ich sagen. Aber und der hat Bosshosen immer? Nein, aber Boss ist einfach der Sicherheitsdienst, der nennt sich Boss. Ach, darf der das? Weiß ich nicht, also kannst du mal fragen. Also die könnten sich auch Lagerfeld nennen, warum die sich, aber wobei Boss stimmt natürlich mehr, wa? Also können sie auch Lagerfeld, ich weiß nicht, also... Wobei, sieht natürlich für so einen Sicherheitsdienst diese Scheiße aus, wenn die Lagerfeld heißen. Da steht einfach da mehr drauf. Dann würden die ja mal als Zopfträger gehänselt, möglicherweise. Und Boss kommt schon irgendwie cooler rüber. Denke ich schon, ja. Ja, was für Marke trägt man denn als Zivi? Ach, da trägt man ja Zivil. Darum heißt es ja Zivi. Laborkleidung, also richtig schön blau und so. Laborkleidung? Ja, so richtig schon aus dem Osten noch. Jetzt ohne diskriminiert zu werden. Was machen die denn da mit euch? Ich arbeite im Labor. Ah ja, und? Also ich mache keinen Tierversuch oder so. Nee. Ich werde auch nicht als Tier versucht, missbraucht und... Was machst du da im Labor? Sauber. Eine präzise, knappe, kurze, fast militärische Antwort, wie sie einem Zivi eigentlich nicht zustehen sollte. Naja, es liegt nur daran, dass ich einfach nicht mehr mache, also momentan. Sauber. Das heißt, ich habe jetzt im November erst angefangen, von daher kommt da eigentlich noch ein bisschen mehr auf mich zu. Sauber. Was ich auch eigentlich sagen wollte, ja, ist jetzt was ganz anderes, um auf den Wochentag zu kommen. Richtig. Und zwar, es gibt das Schöne, wir sind hier in Berlin und von daher... Ey, wir sind hier in Potsdam-Babelsberg. Auch, das gehört noch zu Brandenburg und... Zu ihr seid da in Berlin. Na gut, ich bin in Berlin, du bist in Potsdam. Ja, ich muss mich jetzt aus lokalpatriotischen Gründen von dir distanzieren. Ja, siehst du, eigentlich muss ich dann sagen, in Friedenau, weil ich bin ein richtiger Lokalpatriot. Ach ja? Aber das tut jetzt eigentlich auch nichts zur Sache. Da kommen wir später vielleicht noch Friedenau, war ich schon mal in Friedenau? Wie kommt man überhaupt nach Friedenau? Mit der S-Bahn. Ja, und was macht man, wenn man in Friedenau ist? Da lebt man. Da lebt man? Man wohnt nicht nur hier, man lebt hier sogar. Aber warum sollte ich jetzt wohnen und leben in Friedenau? Weil es hier einfach sehr schön ist. Ach ja? Ach ja. Wie auf dem Land? Reitet ihr früh immer aus? Zeitung holen, Schrippen? Genau, wir reiten immer aus. Nein, eigentlich geht man hier zu Fuß. Bist du so Herrenreiter? Ich bin eher Damenreiter, aber tut ja auch nichts. So mein Lieber, der war weit unter der blauen Laborhosen-Gürtellinie. War der Mensch. Und wieso stecken die nicht in blaue Ostlaborhosen? Ja, das weiß ich nicht eigentlich. Also kann ich, das hat was mit der Sterilität zu tun. Ach so. Also jetzt nicht in meiner Sterilität. Und ja, jetzt aber in der Straße in Friedenau halten sie sich jetzt alle für einen Zoni? Nein, die trage ich ja nicht, die darf ich ja auf der Straße nicht tragen. Die darfst du auf der Straße nicht tragen? Oder hast du dir das selber verboten? Nein, das liegt einfach mit der, also ich muss ja im Steriltrakt, in dem ich arbeite, sterile Kleidung tragen. Ja. Das ist eben diese blaue Laborkleidung. Aber wieso sieht man in der aus wie ein Ostler? Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass diese noch aus DDR-Beständen stammen, weil das Labor gehört ihnen zur Charité. Ach so. Und diese Laborkleidung gehört noch zur Charité. Ja. Noch aus DDR-Beständen. Ah ja. Richtig, also im modischen, vom Schnitt her und vom... Vielleicht sogar mit einem Offenäher hinten drin, VEB Fortschritt. Da werde ich mal nachgucken. Ja, Herren. Das könnte durchaus sein. Ja. Was ich aber jetzt sagen wollte. Wie tragen sich die denn so? Die Ostklamotten? Also es gibt ja hier den Sonnabend. Durftest du ja 40 Jahre lang nicht? War das eine Befreiung für dich? Also ich muss sagen, ich habe viel versäumt. Einfach. Aber du... Du meinst, wenn du früher blaue Laborhosen gehabt hättest, sterile, dann wäre dir viel Leides nicht geschehen in deinem Leben. Nee, dann hättest du viel Freude erleben können. Das ist jetzt eine These, da ich sie nicht widerlegen kann, muss ich sie also richtig hinnehmen. War keine These, sondern war eine Frage. Naja, aber wenn ich jetzt sage, das ist so, dann ist das so und dann kann mir das keiner widerlegen, von daher ist das richtig. Richtig, sag es doch so, ist so. Ist so. Was hättest du denn verpasst? Oder was denkst du denn, wenn du verpasst hättest? Die schönen Dinge des Lebens, nee, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber so eine Ahnung, das beschleicht dich schon. So eine Ahnung, dass du was Schönes versäumt hättest. Ja, habe ich schon verstanden jetzt, denke ich gerade sogar nach. Du merkst, ich bin ja nicht gewohnt, dass der Anrufer nachdenkt. Ja, ich merke schon. Deswegen sollten wir jetzt eigentlich das Thema wechseln, also wieder auf die Wochenzeit. Weil du nicht nachdenken willst. Genau. Wunderbar, du zeichnest ja wieder ein tolles Bild von den Anrufern in dieser Sendung. Das ist sehr schön. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ja. Und zwar, um jetzt nochmal auf Norddeutschland und so allgemein zusammen. Hier gibt es einen Wochentag, der sich hier Sonnabend nennt. Ja. Der woanders Samstag heißt. Ja, toll. Toll, ne? Und stimmt. Da habe ich jetzt so eine Art Gewissenskonflikt eben. Weil als norddeutscher Lokalpatriot muss ich ja eigentlich für den Sonnabend plädieren, als Wort. Da es aber von Paul Maar ein sehr schönes Buch gibt, Eine Woche voller Samstage, was ich als Kind sehr geliebt habe. Ah ja. Jetzt ist wieder der Samstag und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt das Wort Sonnabend benutze, ob ich dann Paul Maar irgendwie in den Hintergrund, weiß ich nicht was. Also nee, ich glaube, würde. Du bewahrst dir einfach einen Sinn für Differenz und für Unterschiede und für... so Widersprüche im Leben, die ja nicht immer aufzulösen sind. Das ist ganz wichtig. Aber das ist ein sehr schwerer Konflikt eigentlich, weil indem ich jetzt das Wort Samstag benutze, huldige ich in gewisser Hinsicht Paul Maar und sein schönes Buch, was er geschrieben hat. Ja, aber du wirst zugeben müssen, dass nicht alle Situationen, in denen du, sagen wir mal, geneigt sein könntest, Sonnabend bzw. Samstag zu sagen, dass alle Situationen es wert wären, Paul Maar zu huldigen. Das ist durchaus richtig. Ja, darum würde ich dir vorschlagen, dann nur in Situationen, in denen du Paul Maar wirklich huldigen willst, Samstag zu sagen und in allen anderen weiterhin Sonnabend. Übrigens ist mit dem Sonnabend ja doch wirklich sowieso sehr schön und faszinierend. Alle anderen Wochentage heißen Tag und der eine heißt Abend. Also ich finde auch Sonnabend klingt einfach viel besser als Samstag. Sonnabend klingt viel besser. Samstag klingt nach einem bissigen Hund irgendwie. Ja, also, naja, nach einem bisschen Beamten. Das, irgendwie ja, so genau. Büromäßig. Ja, genau. Ist so Kanzleideutsch. Samstag. Ja, genau. Schön. Und Sonnabend, da ist doch Wärme, da ist Glut, da ist roter Sonnenuntergang, oder? Und Gemütlichkeit eben. Und Gemütlichkeit. Toll. Weißt du was? Durch dieses Gespräch ist mir jetzt der Samstag Sonnabend extrem nahe gerückt. Ich glaube, Sonnabend ist der schönste Wochentag. Das finde ich sowieso. Vom Namen und vom Klang und der ist es eigentlich auch, wa? Allein schon. Weil er war schon frei und der Sonntag kommt noch. Der temporär geografischen Lage. Was ich sagen wollte, der zeitlichen. Dass eben man am Sonnabend eben nicht arbeitet, am Sonnabend früh. Und der Abend, den man weit ausdehnen kann, weil man am Sonntag eben auch nicht arbeiten muss. Ja, und eben voller so weicher Konsonanten. Sonnabend. Das S, ein weiches, stimmloses S. Nee, stimmhaftet. Das B, das N und hinten so ein D. Was da schon fast ein bisschen hart wird, wenn es als T ausgesprochen wird. Aber alle anderen, dadurch, dass sie auf Tag enden, was man ja wie ein K spricht, sind ja so abrupt, enden so abrupt, sind so K. Stimmt's? Ja. Ja. Sonnabend. Dienstag. Ja, das D kann man so richtig ausfließen lassen am Ende. Ich danke dir sehr für den Anruf. Bitteschön. Gern geschehen. Ich gehe jetzt. Könntest du noch ein bisschen Musik spielen, dann habe ich jetzt einen Grund abzuschalten. Weil eigentlich wollte ich schon lange schlafen. Wenn ich jetzt keine Musik spiele, schaltest du nicht ab? Nee, dann, dann bin ich jetzt praktisch so gefesselt von deiner Sendung. Bin ich jetzt hin und her gerissen zwischen Verantwortung dem Sender gegenüber und Nettigkeit dem Hörer gegenüber. Ich spiele ein bisschen Musik, weil du mir so nett gewünscht hast. Das ist nett, danke schön. Und das fällt jetzt ein bisschen wahrscheinlich in die... Wann hast du Paul Maar gelesen? Oh, das ist schon ein bisschen länger her. Das letzte Mal, also ich habe es mehrmals gelesen, das letzte Mal ist vielleicht 4 Jahre her. Das nee, und das erste Mal? Das erste Mal, das habe ich mir von meiner Mutter vorlesen lassen, da war ich glaube ich, boah, lass mich lügen, 4, 5. Hey. Die Musik, die ich jetzt spiele, ist ja nicht so weit weg davon. Hör schön hin und komm schön ins Bett, schlaf schön, jo, ja? Alles klar. Tschüssi. Tschüss. In jeder Arbeit, merkt euch das, steckt auch ein kleines bisschen Spaß. Versteh den Spaß. Und schnapp, die Arbeit klappt. Denn was man voller Freude tut, schmeckt uns wie Kuchen gut. Ein Scherz, ein Spiel, dazu gehört nicht viel. Wenn ein Löffelchen voll Zucker mit Medizin versüßt, ja, Medizin versüßt, Medizin versüßt. Wenn ein Löffelchen voll Zucker mit Medizin versüßt, rutscht sie gleich noch mal so gut. Und baut ein Vögelchen sein Nest ganz früh, es seinen Baum verlässt, so unermüdlich wieder heim und frei. Doch wird die Arbeit ihm zur Lust, dann singt es froh und selbstbewusst. Es weiß, ein Lied, das schafft ein froh Gemüt. Wenn ein Löffelchen voll Zucker bittere Medizin versüßt, ja, Medizin versüßt, Medizin versüßt. Wenn ein Löffelchen voll Zucker bittere Medizin versüßt, rutscht sie gleich noch mal so gut. Fragt, was ich so, sagen wir mal, an alten Pionierliedern so bezaubernd finde, dann ist es genau diese diese nette Naivität und dieser aufklärerische Geist, der auch Walt Disney-Filmen so fremd nicht ist. Mary Poppins, der erste Film, den Trevor Wilson in seinem Leben je gesehen hat. Trevor Wilson wird in einer Dreiviertelstunde hier den Night Flight moderieren und durch nette, schicke Musiken zu einem hörenswerten Erlebnis machen. Wir haben jetzt, das habe ich jetzt in dieser Zahl schon angedeutet, noch genau so viel Zeit, miteinander zu telefonieren, zur Frage, welche sind denn die schönsten, interessantesten, wichtigsten, herzergreifendsten, poetischsten Wochentage? Guten Tag, wer bist du da? Hallo. Hallo. Simone ist hier. Tag, Simone. Hi. Hi. Ah, wie geht's? Das ist eine Frage, die ich immer so gerne. Scheiße. Hm? Wie? Du bist leise. Ja. Ey, kann ja nicht mal volle Pulle laut sein. Aha. Laut ist uncool. Echt? Ja. Ach so. Mann, Simone, jetzt müssen wir uns beide rantasten, ganz vorsichtig. Soll ich dir mal was sagen? Donnerstag. Warum Donnerstag? Donnerstag ist cool, weil Donnerstag ist so, also allein schon der Name ist so aufregend, weißt du? Donnerstag ist so Aufruhr. Ist ein bisschen dramatisch, ist ja, aber genau. eher Theaterdonner, ja, oder? Ja, ja. Außerdem finde ich, hat es einen guten Platz in der Woche. Hat denn, ja, das stimmt, okay. Aber hat denn der Donnerstag seine Dramatik und sein Aufrührerisches schon mal eingelöst in deinem Leben? Ja, jede Woche wieder. Wieso, was machst du da? Fängst du an, Barrikaden zu bauen und Reizgas zu verspritzen oder was? Steine werfen? Nö, nicht unbedingt, aber allein schon, wenn ich aufstehe, dann weiß ich, es ist Donnerstag. Die Sonne scheint heller, oder es gibt einen dramatischen Sonnenaufgang. Musst du mal drauf achten. Am Donnerstag gibt es immer dramatische Sonnenaufgänge? Ja, ja. Von wo aus beobachtest du die denn? Von meinem Fensterlein. Wo wohnst du denn mit deinem Fensterlein? Wo? In Berlin. Und da hier dein Fensterlein in Richtung Osten? Ja. Oriente Lux? Ja. Ja, ehrlich? Ja, wirklich. Und dann musst du aber weiter oben wohnen. Wohnst du im Fernsehturm? Nö, aber weit genug oben für den Sonnenaufgang. Mhm. Gut, dramatischer Sonnenaufgang. Was ist so sonst an dramatischen, hat an dramatischen Ereignissen in deinem Leben an einem Donnerstag stattgefunden? Weiß ich jetzt nicht. Nö. Hat sich allein über den Namen, hat sich der Donnerstag dir als dramatischer, theatralischer Tag eingeprägt? Ja. Als aufrührerischer Tag? Ja. Wenn eine Revolution stattfindet, dann sollte sie am Donnerstag. Ja. Rechnest du jetzt demnächst mit einer Revolution an einem Donnerstag? Also diesen Donnerstag nicht, vielleicht nächste Woche. Wie könnten die aussehen? Was könnten da passieren? Dass die Sonne einfach mal oben bleibt? Zum Beispiel, ja. Mhm. Und wer keucht denn da im Hintergrund? Junge Revolutionäre, das illegale Gebietskomitee arbeitet. Meine Mitbewohnerin. Ja. Was trägst du denn dazu bei, dass der Donnerstag weiterhin aufrührerisch bleibt oder erst recht aufrührerisch und revolutionär wird? Ich fahre viel Fahrrad. Was? Sortiere den Müll. Nein. Nein, ich mach mir aufrührerische Gedanken. Ich mach mir aufrührerische Wochenendpläne. Ja? Hm? Und wie sehen die aus? Wie sieht denn dein aufrührerischer Wochenendplan für die nächste Woche aus? Wobei, heute ist ja noch gar nicht Donnerstag. Ich werde feiern, Geburtstage feiern. Aufrührerische Geburtstage. Und besonders verwerflich revolutionäre, nahezu schon verbrecherische an deinen Geburtstagsfeiern ist, dass du die Geburtstage anderer Leute wegfeierst. Wegfeiern? Ja. Dass du einfach sagst, dann und dann hat der und der Geburtstag und ich feiere das. Ja. Ja, das hast du bis eben noch nicht gewusst. Was meinst du mit wegfeiern? Na, man kann sich ja, guck mal, wenn man darauf angewiesen ist, immer nur seinen Geburtstag zu feiern, dann kann man das eh mal im Jahr machen. Ja. Man kann ja aber auch andererseits sagen, heute hat Take That Geburtstag und ich feiere das. Zack, und dann können die das selber ja nicht mehr so richtig für sich feiern, weil du das ja schon wegfeierst. Nee, oder man kann ja auch ganz geschickt sein und sagen, die haben morgen Geburtstag und ich feiere deren Geburtstag heute schon. Dann ja, sind sie genau. Nese. Genau so. Wessen Geburtstag hast du neulich schon mal gefeiert? Neulich? Weggefeiert? Weggefeiert meinen Geburtstag. Also ich feiere... Ey, wir haben doch gerade darüber gesprochen, dass es keine Kunst ist, seinen Geburtstag zu feiern, sondern dass die hohe Kunst darin besteht, anderen Leuten die Geburtstage wegzufeiern. Mann, oh Mann, das sollen aufrührerische Gedanken sein? Du lässt dich allen lullen von deinem Donnerstag. Mann. Jedes Wochenende? Ja. Wie alt bist du denn jetzt? 19. Ja, wenn du jede Woche einen Geburtstag feierst, dann hast du jetzt mal gerade ein Vierteljahr gefeiert. Ja? Und bist in Wirklichkeit 6. Was? Nee, ich mach das schon länger. Ich bin in Wirklichkeit viel älter. Ah, ist genau andersrum. Nee, wenn ich jedes Wochenende meinen Geburtstag feiere... Nehmen wir mal an, du bist 10 Jahre. Ja. Du feierst jetzt am nächsten Wochenende einen Geburtstag. Dann bin bist du elf. Ab nächsten Woche Wochenende 11. Nächste bist, Woche bin ich 13. Ja, genau. Ja. Ja, das heißt, wenn du jetzt 19 bist und du hast vor 10 Wochen angefangen zu feiern, dann bist du 19 minus 10, also 9. Nee, mal ganz unrevolutionär gerechnet bin ich 19. Mann, oh Mann, dass immer Revolution und Betrug Hand in Hand gehen müssen. Das finde ich nicht schön. Ich danke dir sehr für deinen verräterischen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Hey, Kinder, ihr macht mir das nicht leicht oder ich mache mir das nicht leicht oder ich mache es euch nicht leicht oder wir machen es uns nicht leicht. Tag. Hallo? Ja. Hier ist Thomas. Ja, und hier bin ich. Und zwar habe ich ein Problem gehabt damals zu Schulzeiten mit dem Sonntag. Weil am nächsten Tag Montag war. Ja, so ähnlich, weil der Sonntag halt der Sache hat man bloß nur auf den Montag dann halt gewartet, hat nichts weiter zu tun gehabt, als sich da auf den Montag halt auch vorzubereiten und damit war halt der ganze Sonntag schon quasi versaut. Mhm. Damals, als ich beim Radio gearbeitet habe. Wie? Hatte ich immer Probleme mit dem Montag. Wieso? Weil ich wusste, der nächste Tag ist Dienstag. Ach du Scheiße. Dann danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Hi, wer bist denn du da? Ja, hallo, hier ist der Tobias. Mann, Tobias, du musstet jetzt nicht gleich so, Ah, hier ist der Tobias sagen. Sag es ganz ruhig und sachlich und entspannt. Ja, na, ich... Sonst dreh ich hier heute noch durch. Ja, ich bin so aufgeregt, dass ich jetzt so eine Berühmtheit wie dich, lokale Berühmtheit wie dich hier am Hörer habe. Zack, Baby, tipp eine Backpfeife. Ich hab's schon bei der Namensnennung gemerkt. Wer so seinen Namen nennt, sagt auch sowas. Tag, wer bist denn du da? Hallo, ich bin Ines. Tag, Ines. Ja, also ich wollte dir mal sagen... dass ich erstmal auch den Samstagheim toll finde. Jetzt wollte ich dir den ganzen Abend schon sagen. Samstag oder Sonnabend? Ja, genau, weil da nämlich zwei Bezeichnungen so gibt. Und ich spiele hier schon den ganzen Abend, aber ich bin nicht durchgekommen. Und dann findest du von den Monaten auch den Juni am besten. Wie bitte? Dann findest du von den Monaten auch den Juni am besten? Den Juli. Ha! Ertappt. Gerade der Juni hat aber zwei Namen. Juni und Juno. Naja, nee. Julo sagt keiner. Dann sagt man... So. Mensch, du bist aber auch wankelmütig. Wann hast du Geburtstag? Heute. Wann heute? Gestern oder heute? Nee, heute. Heute, Mittwoch? Ja. Gratuliere ich dir sehr schön. Ja, ich bin nämlich 6000 Tage alt geworden. Ist ja fast so alt wie Fritz. Was? Ist fast so alt wie Fritz. Wie alt bist du? 6000 Jahre? 20? Knapp 19? Nee, 16. Wie kann man mit 16 Jahren 6000 Jahre absolviert haben? Da hast du ein paar Jahre. Oh, ich verstehe dich ganz schlecht. Ja, ich verstehe mich auch gerade hoher schlecht. Wie kann man mit 16 Jahren 6000 Tage absolviert haben? Mhm. Eine, oh, nee. Jo, puf, Mann, zwei sind so. Rechnest du jetzt? Ja, lass ich jetzt mal so stehen, wird schon stimmen. Ja, stimmt auch. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Kinder, warum bin ich auf immer so übellaunig? Hallo. Oh Wunder, oh Wunder. Hi Jung. Hier ist Thomas. Hi Thomas. Warte, jetzt muss ich erstmal das Radio leiser machen. Ich finde eigentlich jeden Tag schick. Unterschiedslos? Was? Unterschiedslos? Wen meinst du denn jetzt? Jeden Tag? Wie? Nee, nicht unterschiedslos. Jeden Tag. Ich finde jeden Tag schick. Du nimmst jeden Tag in seiner als individuelle Persönlichkeit wahr und findest sie aber alle gleichermaßen schick. Oder scheiße. Na, wie denn nun? Wie man sieht, also ich bin der Meinung, dass man kann das nicht differenzieren und wie der Tag ist schön, der Tag ist schlecht. Und du kannst da keinen Unterschied zwischen Sonnabend und Dienstag machen? Doch schon, von Wochentagen her schon. Weil Montag ist Montag und Samstag ist Samstag. Geht um die Wochentage. Warum sagst du Samstag und nicht Sonnabend? Weiß ich nicht, hab ich so gelernt. Wo haben sie denn dir das beigebracht? Ich weiß auch nicht. Studierst du BWL? Nee. Byzantinische Keramiknotkunst. Haha. Schöne Lach. Nee, jetzt mal wirklich. Also ich bin der Meinung, dass... Nee, was studierst du denn nun wirklich? Ich studiere ja nicht. Was machst du denn? Wie, was ich mache? Ich telefoniere gerade mit dir. Und Arbeit, womit verdienst du denn Geld, was du hier sinnlos vertelefonierst? Ich schraube so rum. Was heißt denn so rumschrauben? Ich bin Mechaniker. Und wo schraubst du da so rum? In Autos? Nö, in Maschinen. In Maschinen? Jo. Ach, ist ja toll. Was hat das mit Wochentagen zu tun? Ja, weiß ich auch nicht. Na, am Sonntag wirst du ja nicht schrauben, oder? Weniger. Siehst du? Doch, Sonntag schraube ich schon manchmal. Zu Hause im Fernseher? Hier, um Gottes Willen, an meinem Auto vielleicht möglicherweise irgendwann mal, wenn es kaputt ist. Kannst du das selber ernst machen? Unter Umständen, ja. Was heißt denn? Ja, wenn es kleine Reparaturen sind. Was hat das jetzt mit den Wochentagen zu tun? Das kann ich auch und bin kein Mechaniker. Welcher Tag gefällt dir denn am besten? Mittwoch. Mittwoch. Da ist weithin zum Dienstag. Ja, weil du dann nicht arbeiten musst. Sag ich nicht. Sagst du nicht? Warum sagst du dann, dass Mittwoch dir besser gefällt? Ich sag nicht, dass ich es nicht sage. Ich sag nur, dass ich nicht sage, ob ich da arbeiten muss oder nicht arbeiten muss. Ach so. Sag. Na ja, gut, okay. Ja. Und nu? Das war jetzt mal so mein Beitrag zu dem, ja, was soll ich sagen? Also mir fällt jeder Tag am besten. Ich finde auch, dass das immer darauf ankommt, was man aus dem Tag macht und was der Tag so bringt. Von morgens bis abends, vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen. Und jeder ist seines Tages Schmied, meinst du? Was? Jeder ist seines Tages Schmied? Im Prinzip schon, ja. Mechaniker, jeder ist seines Tages Mechaniker. Das hat nichts mit dem Beruf zu tun. Na, Schmied schon. Ja, Schmied ist ein Beruf, ja, richtig. Mechaniker auch. Richtig. Zweimal richtig, ich kann mir halt wünschen. Was willst du mir wünschen? Ich habe zweimal recht gehabt. Kann ich mir was wünschen? Das ist ein Blödsinn. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass man wirklich das Beste aus dem Tag machen sollte. Und dass man ja nicht sagen kann, welcher Tag nun der Beste ist. Ich bin wirklich der Meinung, dass man das Beste aus dem Tag machen kann oder auch nicht. Und man dann erst sagen kann, wenn der Tag vorbei ist, ob der gut war oder nicht. Fertig. Richtig. Ich will mir jetzt dein Rat zu Herzen nehmen und versuchen, das Beste aus dem Tag zu machen und selber nicht mehr so viel reden. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Okay, tschüss. Die nächste Musik kündigt sich selber an. Das ist sehr praktisch, muss ich es nicht machen. Achtung! Charles Kullmann singt jetzt aus dem RN-Film der Rota La Paloma. Ahoi, so tönt es weithin übers Meer. Du kleines Mädchen von Santa Cruz, dir gilt mein erster und letzter Gruß. Du bist mir Heimat, du bist mein Glück, ich kehr ja immer zu dir zurück. Was kümmern mich und ich meine Tinti leider, ich singe heute dieses Lied nur für dich. Heute ist es weit hinüber das blaue Meer. Ahoi, kleines Mädchen, wenn ich bei dir noch bin. Leb wohl, meine Sehnsucht treibt mich aufs Meer hinaus. Im Traum führt die Liebe mich dann zu dir nach Haus. Wenn ich mein Schicksal einst in den Bogen fahre, Taube zu dir ins Heimatland. Kameraden, ahoi, die Matrosen sind frei, ja, denn es gibt auf der Welt keinen Hafen, der uns für immer hält. Kameraden, ahoi, die Matrosen sind treu, denn bis ans Ende der Welt denken wir an einer, die Zeit 0:31 Uhr. Fritz Kurzinfo. Ohnmacht. Die UN-Vollversammlung hat mehrheitlich die Atomtests Frankreichs und Chinas verurteilt. Beide Staaten machten deutlich, dass sie sich in das Votum nicht gebunden fühlen. Deutschland gehöre zu den Ländern, die sich der Stimme enthielten. Kraftprobe. In Frankreich sind die ersten Maßnahmen der umstrittenen Reform der Sozialversicherung per Dekret durchgesetzt worden. Die Opposition wollte das in der Nationalversammlung durch einen Misstrauensantrag gegen Premierminister Juppé verhindern und scheiterte. Gegen die Sozialreform wird in Frankreich seit 19 Tagen gestreikt. Druck. Kanzleramtschef Bohl hat die ostdeutschen Länder zur Unterstützung geplanter sozialer Einschnitte aufgefordert. Nur dann werde sich der Bund an den DDR-Altschulden beteiligen, hieß es. Brandenburgs Landesregierung lehnte das Ansinnen ab. Sprengstoffanschlag. Dabei sind in Algier am Abend 15 Menschen getötet worden, 40 weitere erlitten Verletzungen. Die Bombe explodierte in der Nähe eines Militärhospitals. Sport. Ehrung. Zu Berliner Sportlern des Jahres sind Marathonläuferin Uta Pippich, REC-Weltmeister Andreas Wecker und die Basketballer von Alba Berlin gekürt worden. WM-Auslosung. In der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998 trifft Deutschland auf Portugal, Nordirland, die Ukraine, Albanien und Armenien. Wetter. Gelegentlich Schneefall nachts um 0 bis minus 3 Grad, am Tage dann um 0 Grad. Verkehr. Bundesstraße B167 zwischen Wriezen und Bad Freienwalde, Vollsperrung der Bundesstraße in Rahtsdorf. Nach einem Unfall bitte weiträumig umfahren. Stadtverkehr Berlin-Lichtenberg, Landsberger Leerstadt auswärts zwischen Vulkan- und Siegfriedstraße, Wasserrohrbruch, eine Spur nur frei. Köpenick-Glienicker Straße zwischen Malur- und Zinsgutstraße, Gefahrenstelle in beiden Richtungen, Vollsperrung, Umleitung hier ausgeschildert. Fritz präsentiert David Bowie mit neuen und alten Songs. David Bowie live in Berlin. Im Vorprogramm Morrissey. Und David Bowie. Yeah! Donnerstag, 1. Februar, Deutschlandhalle. Präsentiert von Fritz. Ein Song ganz nach meinem Geschmack, wenn ich das hier sagen darf. Eine wunderschöne Stimme. Die Frau ist Veronique Vincent. Die Band heißt The Honeymoon Killers. Und der Song eben hieß Fortsetzung folgt. Ich schlage meine Zeit tot, indem ich meinen Nagellack betrachte. Er ist draußen, er geht, er lebt sein eigenes Leben. Fortsetzung folgt. Tach, hier ist der Sprechfunk. Wie bist denn du? Susanne. Hi, Susanne. Hi. Also mein Lieblingstag ist auch der Dienst. Och, bist du leise. Okay, ich spreche ein bisschen lauter. Ja, zu leise ist auch uncool. Hast recht. Also mein Lieblingstag ist trotzdem der Dienstag wegen dem langen I. weil nämlich alle Wörter, die ein langes I haben, finde ich toll. Und so ein Wort wie fies? Fies, ja, klingt gut. Finde fies klingt ein bisschen so. Zwar vielleicht von der Bedeutung nicht so toll, aber so an sich klingt es toll. Sag mal noch ein paar schöne Worte mit langem I. Susi. Schießen. Nee, das ist scheiße. Dieses Ei ist auch cool. Scheiße. Ja, Ei ist auch cool. Eieiei. So, und oder Wiese. Liebe. Sag mal Liebe. Liebe. Und dann finde ich das Wochenende noch cool, weil da kann man sich immer so viele tausend Dinge vornehmen und weiß von vornherein schon, dass man, wenn man gut ist, ein Ding schafft von dem, was man sich vorgenommen hat. Und dann kann man sich so richtig schön entspannen und scheiß drauf, scheiß auf all die Dinge, die man sich vorgenommen hat. Jetzt machst du das, was du willst und lass doch die Dinge sein. Hey, was hast du am letzten Wochenende vorgenommen? Da hatte ich eigentlich nicht, ich hatte da viel, also nicht, das kam so. Da hast du noch vom vorletzten Wochenende zu knabbern gehabt. Nee, also am Wochenende, da war ja ein totaler Tiefpunkt. Da war ich also näher ziemlich verzweifelt, ratlos und dadurch hatte ich, also naja, ein Gespräch hatte ich geplant. Das war das, was ich mir vorgenommen hatte. Und das ist absolut nicht so gelaufen, wie ich wollte. Und dadurch wusste ich dann überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann das darauffolgende Gespräch, was nicht geplant war, das hat dann die Lösung gebracht. Ach, und da hast du gemerkt, dass Planwirtschaft doch auch immer nicht immer funktioniert. Naja, ich meine, das eine Gespräch, das war eigentlich meine, also das erste Gespräch, was scheiße gelaufen ist, das war eigentlich meine einzige Hoffnung, die ich noch hatte. Dadurch, weil das scheiße gelaufen ist, dann das nächste wieder positiv gelaufen. Man sieht, auch die Wochenenden sind nicht frei von Komplikationen. Ich danke dir für den... Hat dann mich meine Freundin angerufen und dann haben wir uns hingepackt und haben eine Runde Skat gespielt bis tief in den Abend hinein. Und das fetzt dann auch immer wahnsinnig. Okay. Aber jetzt, wir haben eine Liste, wollen wir jetzt, also wir sind bald 50 Runden haben wir jetzt vor und dann irgendwann wollen wir da mal 1.200.000 Punkte oder irgendwie so, wollen wir mal hinkommen. Danke für deinen Anruf, tschüss. Hi, wer bist denn du da? Ja, hi, hier ist Betty. Und zwar wollte ich mal wissen, Betty, du brüllst da nun gleich wieder, ja, voll aus dem Stand. Und zwar wollte ich gerne mal wissen, was La Paloma heißt, haben wir uns gefragt. Echt? Ja. Die gibt mir ja doch die Möglichkeit, meinen Kosmopolitismus hier unter Beweis zu stellen, meine Multilingualität. Und? Die Taube heißt es. Die Taube? Die Taube. Und was für eine Sprache ist das? Lass mich raten, Spanisch. Ah, siehst du, ein spanisches Wörterbuch hatte ich nämlich nicht da. Nur ein italienisches haben wir getippt. Und was stand da im Italienischen bei La Paloma? Da stand gar nichts. Da stand nur irgendein ähnliches Wort, was Taucher heißt. Aber Taucher? Ja, passt ja eigentlich. Taube und Taucher. Passt, passt. Ja. Taucht da was? Da taucht was? Das verstehe ich jetzt nicht. Nee, war nur eine... Ja, naja, und dann noch auch mal zum Paul Maar. Das Sams habe ich auch gelesen und auf Kassette gehört. Was der Typ vorhin gesagt hat, ja, mit Sonntag und so weiter. Und hast du so ein bestimmtes Verhältnis zu Wochentagen? Ja, na, ach nee, also mein Verhältnis, ich wollte noch mal da zu diesem Buch kommen, weil da hatte nämlich jeder Wochentag eine Bedeutung. Und zwar der Montag war der Herr Mohn mit Mohnblumen und Dienstag Dienst, Mittwoch war da auch Mitte der Woche, Donnerstag Donner und Freitag frei und Samstag eben Sams. Ach, und was war Sams? Na, Sams war so ein... Kennst du nicht, oder was? Nee. Na, das war so ein kleiner Typ mit blauen Punkten im Gesicht. Und der hat dann... ist dann zu so einem Mann gekommen und immer wenn der Mann sich was gewünscht hat, ist es in Erfüllung gegangen und dann ist ein blauer Punkt weggegangen von diesem Sams. Ja. Ach so, dass er dann letztendlich nicht ganz so toll doch seinen blauen Sommersprossen eigentlich hinterher getrauert hat. Aber der letzte Wunsch war dann vielleicht, dass er wieder Gesicht blau hat. Nee, der hat sich dann gewünscht, dass der nochmal wiederkommt zu ihm. Ja. Und dann musste eben diese Bedingung mit den Wochentagen nochmal praktisch eintreffen. Also, dass der am Montag der Herr Mohn vorbeikam mit den Mohnblumen und am Dienstag Dienst hatte und so weiter, was ich gerade erzählt habe. Aber von daher ist ja dein... Ein schönes Buch. Dein Verhältnis zu den Wochentagen von Paul Maar überschattet, aber dadurch poetisch entfaltet. Ja, du wolltest doch was Poetisches hören. Jetzt hast du was Poetisches. Ja, habe ich gehört. Ja. Danke ich dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja? Mann, man muss doch nicht so ängstlich sein. Vicky kann doch auch ganz lieb sein und ganz vorsichtig reden und ganz vorsichtig und... Hey, du da. Schade. Tag. Hallo? Ja? Na, da brauche ich jetzt nicht vorsichtig sein, glaube ich. Hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Ich bin Fritz mit Vitamin C. Ja, bleib der du bist. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist der Tobias. Ja, Tag, Tobias. Ja, und ich wollte mal genau das Gegenstück zu Susanne oder so und zu Steffen von vorn, na, ist ja jetzt auch egal, mit dem Dienstag sagen, weil Dienstag ist für mich eigentlich gar nicht so ein wunderbarer Tag, weil da sind sehr viele Leute verschieden von mir, die ich sehr gut kannte. Also in der Familie jetzt. Zum Beispiel mein Opa. Mit verschieden meinst du gestorben? Ja, gestorben. Und das ist krass, also wirklich, die sind alle an einem Dienstag gestorben. Also wie gesagt, mein Uropa, mein Opa, mein Vater beim Autounfall, das habe ich auch erst eine Woche später erfahren, meine Nachbarin und ein Opa, der war schon tot, bevor ich geboren wurde. Das kam mir dann aber trotzdem mal irgendwann mal spanisch vor, wegen den ganzen Dienstagen. Da habe ich mal nachgeguckt im 100-jährigen Kalender, wann das war. Das war auch an einem Dienstag. Ja, dann ist dann noch an einem Dienstag mein Meerschwein gestorben. Das hat mich damals mit meinen 7 Jahren doch sehr mitgenommen. Und dann hat an einem Dienstag noch meine Freundin Schluss gemacht. Ja. Kann es sein, dass du auch an einem Dienstag dein Hirn an der Biegung des Flusses begraben hast? Glaubst du mir das jetzt nicht? Wenn du jetzt zum Schluss ja sagst, dann glaube ich dir alles. Sag ja. Ja? Danke. Tschüss. Tag, wer bist du da? Hallo? Ach Mensch, wieder ein Schüchterner. Hi, wer bist denn du? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hier ist der Falk. Ja, Tag Falk. Ja. Ich wollte was zum Thema sagen. Ja, schön, das ist prima. Du hast gute Gelegenheit, dass du hier anrufst und was zum Thema sagen willst. Ja, deswegen habe ich auch angerufen, ja. Dachte ich mir. Ja, genau. Falk. Also, der Dienstag ist ja ein grausamer Tag. Weil der fängt bei mir sehr schön an. Also ich hab erst um 11 Uhr so Schule, ja. Ich gehe aber schon so um 9.40 Uhr hin. Dann zieht sich der ganze Schulkram da durch. Dann habe ich nach der Schule... fahre ich von der Schule wieder zur Musikschule und von der Musikschule ins Orchester und abends muss ich dann auch noch Kuttner hören, also das wirklich, und dann noch Hausaufgaben machen, und dann frage ich mich immer ab 22 Uhr so, was soll ich denn nun machen, Hausaufgaben oder Kuttner hören? Bis jetzt habe ich immer Kuttner gehört. Und wie kommst du so durch, von wie lange sitzt du jetzt in der 5. Klasse? In der 5. Klasse? Ja. Wieso 5. Klasse? Na, wenn du dich immer gegen Hausaufgaben entscheidest? Naja, nee, da mache ich ja... Zum Beispiel habe ich die ganze Zeit eben, ja, beim Hören, so zum Beispiel Biologie gemacht, Mathe... Was hast du denn gemacht in Biologie? Da wäre ich ja gleich wieder hellhörig. Wittere ja gleich eine Genetik. Schmalderei. Genetik. Naja, gut. Sagt dir das was? Nee, Genetik, ist das Fahrscheine knipsen oder was? Nee. Mann, oh Mann, Baby. Mensch, also, das müsstest du doch wissen. Mendelsche Gesetze und sowas. Aber das ist ja nicht unser Thema. Sondern das Thema ist ja Wochentage. Und nun habe ich ja festgestellt, dass der Dienstag sehr grausam für mich ist, weil das so anstrengend ist. Fängt jetzt die Schleife wieder von vorne an? Nein. Ach, manchmal ist das Leben echt hart. Ich danke dir für den Anruf und würde dir sagen, der Dienstag ist auch nicht unbedingt immer mein Tag. Siehst du musst ja auch arbeiten. Richtig. Richtig. Lass ich andere arbeiten, zum Beispiel Chet Baker, der kann doch wunderbar singen. Tschüss. Thank you. Jetzt wird es wieder kniffelig, ey. Noch 8 Minuten bis 1 Uhr, bis Trevor Wilson sein schmutziges Handwerk hier auf dem Sender treiben wird. Was machen wir? Versuchen wir noch ein bisschen. Da lacht er schon wieder. Ich habe ihn doch neulich gehört, als ich nach Hause gefahren bin. Da hat er nur unanständige Dirty Sex Songs gehabt. Sex Songs, ein Wort, was ich gerne sage, weil mir gar nicht so leicht fällt, so eine Worte zu sagen. Tag, wer bist denn du? Machen wir nochmal eine Zusammenfassung hier. Keiner da. Hast du eine Zusammenfassung zu liefern? Hallo? Honig, was soll denn das? Mensch, Kinder, wollt ihr mich verarschen? Tag? Ja, hallo. Ja. Schmeiß mich mal bitte nicht raus. Hallo? Warum soll ich dich nicht rausschmeißen? Ja, weil du mich eben rausgeschmissen hast. Ja, ja, dann habe ich wohl recht getan dran. Ja. Tag? Hallo? Ja, hallo? Ja? Gut, dann, mir sind eigentlich die Tage egal, weil ich hab ja nicht mal eine Uhr. Na, eine Uhr braucht man aber nicht für die Tage. Ja, geschweige denn Kalender. Kein so Abreißkalender, wo hinten flotte Sinnsprüche draufstehen, die einem durchs schwere Leben helfen? Nö, in keinster Weise. Ja, nicht? Nö, ich wundere mich dann bloß immer, weil ich den ganzen Tag Fritz habe, irgendwann kommt dann der Kuttner. Und dann wärst du es Dienstag. Richtig. Wobei, aber dann wärst du... Aber fahre ich schon früh morgens, wenn nämlich die alte Frau kommt, wisst ihr? Ja, ach, da sagen sie dir, dass Dienstag ist. Ja, oder Freitag. Ja. Mensch, dann bist du ja ein Freitag aber nicht Kuttner höre, weil ich nicht fernsehe. Muss also, wenn abends der Kuttner kommt, dann auch gleichzeitig noch Dienstag sein. Wobei, mein Lieber, jetzt bist du voll auf dem Holzweg, ist schon Mittwoch. Ja, ne? Das plätschert sich ja dann so rüber. So wie die Musik so rüber geplätschert hat. Ich vermute mal, du warst auf dem Klo, weil das so eine plätschernde Musik war. Nee. Ich hab hier gestanden und ergriffen dem Kollegen Chet Baker gelauscht. Aha. Nee, weil das war es plätschern lassen, weißt du, so am Ende. Dachte, mein Lieber, du nimmst es manchmal auch. Die Musik gemacht, ich dachte, das muss er bestimmt. Du nimmst es manchmal auch ein bisschen direkt. Ja, warum nicht? Ist das nicht menschliches? Ja, auf Klo ist schon menschlich. Ja, naja, aber direkt sein ist auch, auch deine direkte menschliche Ader. Oder? Ja, ich werde jetzt wieder fernpsychoanalysiert. Ey, wollen wir über meine schwere Kindheit reden? Nö, eigentlich nicht. Dafür danke ich dir sehr für dieses Nein. Okay. Wunderbar, und würde mich damit auch von dir verabschieden wollen. Tschüss. Tschüss. Die Sendung ist quasi zu sich selbst gekommen. Die Ausgangsfrage war, welche Wochentage spielen in eurem Leben eine besondere Rolle? Und wir haben jetzt am Schluss einen durchaus philosophischen Anrufer urlos gehabt, der kaum den Unterschied zwischen den eigenen einzelnen Tagen mitkriegt. Nicht schlecht. Ich bin im Grunde auch einer, dem sich die Tage verschwimmen, außer am Dienstag bis zum nächsten. Da ist dann wieder Sprechfunk. Und ich würde jetzt einfach quasi so Tschüss sagen und euch auf eine Dirty Old Sendung mit Dirty Old Trevor, wobei die Betonung liegt auf Old, oder? Ja, die Dirty Old Trevor hinweisen wollen. Tschüss. Wir befinden uns in der Sprechfunksendung mit Jürgen Kuttner. Und das Lied, was ich Ihnen jetzt singe, ist das erste Lied aus dem Zyklus Die Winterreise von Franz Schubert. Es wird gesungen von mir, Peter Schreier. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchen Blumen. Gar von ihm, das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Nun ist die Welt so trübe, der Weg erhüllt in Schnee. Was man mich trieb, ich